MMA Radio Fit. Es ist mal wieder Zeit, dass wir uns über, ja, letzten Endes den grünen Bereich unseres Podcasts unterhalten. Denn heute soll es um das Thema Joggen gehen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der, ich glaube, fast mehr joggt, als er noch normal läuft. Die Rede ist von Philipp Jordan, bekannt aus Hello Leute, Happy Day Podcast, Teddy's in Space. Und ich glaube, das war's. Genau. Philipp, hallo. Hallo. So viel jogge ich gar nicht. Es gibt ganz andere Fälle, aber klar, ich würde gerne noch mehr joggen. Also ich bin ja einer deiner, wie nennt sich das eigentlich bei Nike Plus, Freunde oder Follower oder weiß der Kuckuck? Nein, die Konkurrenten. Ach, Konkurrenten, genau, absolut richtig. Ich bin einer deiner härtesten Konkurrenten und da konnte ich schon sehen, dass du doch also relativ häufig joggst und das ist genau richtig für diese Sendung, denn darum soll es, wie gesagt, heute gehen. Erstmal kurz was, es hat ja jetzt eine ganze Weile gedauert, bis wir endlich mal wieder eine MMA Radio Fit Ausgabe hier aufnehmen, ganz genau 3 Monate ist das jetzt schon her. Genau, 3 Monate, da haben wir über die Weight Watchers gesprochen, jetzt geht's um Joggen und das Tolle, morgen, das kündige ich jetzt hiermit schon an, morgen gibt es wieder eine weitere großartige MMA Radio Fit Folge, live ab 10.30 Uhr, Chris und ich kochen, wir kochen wieder, Chris leitet mich an, was ich machen muss in der Küche, ihr könnt live dabei sein und wir kochen diesmal Coco Vin. Ja, das machen wir mit euch morgen 10.30 Uhr, aber jetzt geht's um Joggen. Philipp, ich habe ganz bewusst dich ausgewählt, um über das Thema Joggen zu reden, weil ich das Gefühl habe, kaum jemand hat sich so reingenördet in dieses Thema Joggen. Ja, nee, es ist, also ich höre ja den Happy Day Podcast. Nein, reingenördet. Ich muss sagen, dass ich zu meiner Verteidigung, oder ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, sagen muss, dass ich als Gast eingeladen zu werden zum Thema Joggen eigentlich überhaupt keine Qualifikation habe. Es gibt echt so viele Leute, die natürlich mehr haben. Aber ich reingenördet, ich bin auf jeden Fall so sehr begeistert. Und Joggen hat mein Leben verändert. Aber ich habe natürlich durch meinen Vater, der ja über 100 Marathon gelaufen ist, habe ich natürlich das immer mitbekommen, aber wie das als Kind so ist, ich war früher skaten und also als Jugendlicher und da ist alles cool, außer das, was die Eltern machen. Als ich sehr klein war, war ich immer mit meinem Vater joggen, also so in, naja, bis zur 5., 6. Klasse und habe da auch mal so ein Kurztriathlon gemacht und 5-Kilometer-Lauf und solche Sachen. Und hab's dann aber schleifen lassen, als ich Skaten entdeckt hatte und Frauen und Graffiti und solche Sachen. Aber ich habe ein paar Mal den Anlauf versucht hinzukriegen, joggen zu gehen. Aber was war denn der Auslöser überhaupt? Warum hast du wieder angefangen? Also erstmal war ich zu fett. Ich bin immer noch zu dick. Also ich habe leider nicht diese klassische asketische Jogging-Figur noch nicht. Und aber ich war ja 20 Kilo schwerer, als ich jetzt bin. Und da will man natürlich abnehmen. Und ich habe mir dann von meinem ganz gezielt zum Geburtstag vor 1,5 Jahren habe ich mir Jogging-Sachen gewünscht, also von meinen Eltern. Ja. Und Jogging-Schuhe und alles. Und dann habe ich das geschenkt bekommen. Und mein Vater hat mir noch von Stephanie das Buch Lebenslauf, das ist ein sehr altes Buch, geschenkt. Und das war sehr interessant. Und ich war auch hochmotiviert. Und dann bin ich habe ja Ende Oktober Geburtstag und bin dann irgendwie ein paar Wochen später, habe ich mich zum ersten Mal aufgerafft. Und das war wirklich so. Ich konnte nicht schlafen, ich bin sowieso, was weiß ich, 5:30 oder so, habe ich mich angezogen, dann bin ich losgelaufen und ich kam, also inzwischen denke ich, dass ich echt vielleicht immer 300 Meter am Stück gejoggt bin und dann eine Gehpause gemacht habe und dann nochmal 300 Meter oder so und dann bin ich nach Hause und ich bin echt einmal um so einen Mini-Park gejoggt, also das, ja, lächerlich eigentlich. Und bin dann nach Hause und habe das dann irgendwie eine Woche später nochmal probiert. Und dann habe ich eigentlich im Unterbewusstsein, glaube ich, das Joggen abgehakt. Weil es dir zu schwer fiel? Ja, weil es unglaublich, es war kalt, mir hat die Lunge wehgetan. Ich habe gedacht, ich komme nicht mehr in diesen in diesem von mir von früher bekannten Flow, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Lokomotive läuft. Also das wie lange bist du denn beim ersten Mal gelaufen? Ja, das ist vielleicht ein Kilometer oder zwei. Also echt lachhaft. Es war so ein bisschen wie in Run, Fat Boy, Run, wo er sich so umzieht und alles und so geile Musik ist und dann läuft er los und nach ein paar hundert Metern ist er völlig am Ende. Und so ähnlich war es bei mir. Und zum Glück, echt zum Glück, ist ein Nachbar von mir in Australien, mit dem ich sehr gut befreundet bin, hat irgendwann gesagt, ja, ich laufe im Herbst so einen 10 Kilometer Hindernislauf von der Arbeit her. Und ich will ein paar Mal davor joggen gehen. Und dann hat er gesagt, hier, ich habe eine geile Strecke, willst du mitlaufen? Und ich so, ja, gerne, super. Hab mich voll gefreut. Das war, glaube ich, April. Und das war April letzten Jahres. Und wir sind diese Strecke gejoggt und die war viel cooler als die durch den Park. Sie war nämlich am Wasser entlang. Und dadurch, dass ich mit jemand gejoggt bin, dann gibst du nicht so schnell auf. Und wir hatten damals, es war eine 6 Kilometer lange Strecke und wir hatten 3 Gehpausen. So feste Stellen, wo wir dann, recht lang übrigens, also locker 300-400 Meter gelaufen sind. Und ich dachte, ja, das machen wir jetzt zweimal die Woche oder so. Und dann musste er aber ein paar Tage später, musste er geschäftlich weg. Und ich bin dann weitergelaufen. Ich bin die Strecke nochmal gelaufen und nochmal gelaufen und nochmal gelaufen. Da habe ich noch nicht im Traum dran gedacht, dass ich irgendwann mal zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf machen würde, sondern ich war irgendwann froh, hey, ich schaff's. Und 2 Monate später habe ich das Ganze dann mal mit nur einer Pause gemacht, einer Gehpause. Und dann habe ich mich recht schnell, mein Sohn hat Rheuma. Mhm. Und wir haben gesehen, dass der Single-Lauf in Utrecht, ist ein 10-Kilometer-Lauf, ein sehr schöner, wo auch echt 8 oder 9.000 Leute mitlaufen, dass der im Zeichen von Rheuma steht und man sich da anmelden kann und Spendengelder sammeln kann, wenn man mitläuft. Also nach dem Motto, wir laufen diesen Lauf und unterstützt uns und das Geld geht an die Kinder-Rheuma-Stiftung. Und dachten wir, ja, super. Ich meine, wir profitieren davon, dass es diese Stiftung gibt, dass geforscht wird, dass unserem Sohn besser geht als ohne diese Forschung. Dann laufen wir beide mit und dann hat man ein Ziel. Und das Ziel, das hat mir unglaublich geholfen, weil am Anfang hat man noch sehr großen Respekt vor 10 Kilometern, weil man im Training, wenn man 5 oder 6 läuft, am Ende immer denkt, boah, jetzt bin ich echt an meinem Limit. Und dadurch, dass ich dieses Ziel hatte im September, war das, bin ich halt den ganzen Sommer über gelaufen. Und irgendwann dann auch. Ich bin sehr lange übrigens, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit reden soll oder ja, ob ich schreite dann ein. Du bist letzten Endes heute der zu Interviewende von mir. Ricky, das ist für mich so eine neue Rolle. Normalerweise bin ich immer der sich im Hintergrund ruhig hält. Und jetzt muss ich auf einmal reden. Nein, aber ich bin dann den ganzen Sommer gelaufen. Ich muss sagen, am Anfang, dass das 6 Kilometer waren, das wusste ich nicht. Weil ich bin komplett ohne Apps und so gelaufen. Auch übrigens ohne Musik. Ich bin einfach immer nur diese Strecke gelaufen. Das Schöne war, ich bin sie auch immer abends gelaufen, dass man nicht der Einzige war. Also erstmal habe ich dann oft wie so ein Wackeldackel mit dem Kopf gewippelt, wenn mir Frauen entgegenkamen. Oder mit den Augen eigentlich wahrscheinlich. Und es war ja, so damals schön. Damals vielleicht noch mit den Männerbrüsten. Ja, genau. Und die Strecke ist wunderschön, weil sie geht die ganze Zeit an einem Kanal, an so einer Gracht entlang. Es geht mal so ein bisschen hoch und runter, was für holländische Verhältnisse auch nicht so normal ist. Und es war ein toller Sommer letztes Jahr, wie wir alle wissen. Es war meistens noch wunderschönes Wetter, Leute haben im Park gespielt. Es war einfach eine geile Atmo. Sprich, es hat es mir wesentlich einfacher gemacht, als wenn ich jetzt irgendwo durch ein Industriegebiet oder durch irgendwelche Streuobstwiesen, was ich ja hasse. Ich bin im Südwesten aufgewachsen, es gibt für mich nichts Schlimmeres als Äcker und Streuobstwiesen und so Feldwege. Und es war echt herrlich und ich wusste nicht, ich hatte die Strecke immer auf 7 Kilometer geschätzt und da habe ich damals, weil ich zu doof war, diesen einen Nachbarn gefragt, weil er mal irgendeine Länge ausgetestet hat, habe ich gesagt, ob er mal genau gucken kann, wie lang das ist. Irgendwie kann man bei Google auch Strecken irgendwie einzeichnen oder so. Ja, und dann berechnet die einem die Länge. Und dann sagt, ja, das sind 6 Kilometer. Und dann habe ich diese Strecke verlängert, also bin weitergelaufen an dem Punkt, wo wir normalerweise umgedreht haben. Und das waren dann irgendwann 8,5 Kilometer. Das hat er wieder für mich ausgerechnet. Und dann kam irgendwann im Sommer mein Bruder, der sich auf seinen ersten Ironman vorbereitet hat, den er inzwischen auch gelaufen ist. Und mit dem bin ich da auch gejoggt und hat er gesagt, hey, du solltest auch eine App benutzen. Der hat mich überhaupt auf diese App gebracht. Und habe ich am Anfang Map My Run, hieß die App, mir runtergeladen. Aber die hat mir beim zweiten Lauf, ich wollte mich endlich wissen, wie lang ist meine Strecke. Und habe ich mich irgendwann, ich habe das nicht so eingestellt, wie bei Nike Plus, sagt mir jeden Kilometer, wenn ich ihn gelaufen bin. Was ich total angenehm finde, wenn man so hört, 4 Kilometers, average pace und bla bla bla. Sondern in dem Fall kriegt man es einfach am Ende zu sehen. So war es zumindest eingestellt bei mir. Und diese Map My Run App hat aber irgendwie mein GPS verloren, wodurch am Ende der Lauf, die auf der Karte so aussah, als wäre ich einmal so quer über die Stadt in einer geraden Linie geflogen und mich einiger Kilometer beraubt hat, worauf ich sofort gedacht habe, so ein Scheiß, die funktioniert nicht. Ich habe nicht kapiert, dass das eigentlich immer das GPS-Signal ist, was nicht funktioniert und die Apps eigentlich alle einigermaßen zuverlässig funktionieren. Und habe mir Nike Plus runtergeladen, beziehungsweise hatte ich noch, weil ich das zum Trainieren für meine Holland-Durchwanderung benutzt habe. Und seitdem laufe ich mit Nike Plus und inzwischen laufe ich mit einer Uhr. Und ja, das ist auch noch ein Thema. Das ist zwar eine teure Uhr. Wie heißt die Uhr genau nochmal? Ich glaube Nike Plus Sportwatch oder Running oder irgend sowas. Ich hätte es mir nicht gekauft. Ich habe von der Uhr immer wieder gesprochen und meine Frau immer so, ah, das brauchst du doch nicht. Und doch, das braucht jeder. Und dann habe ich genau. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ich mal gucken, ich hole sie mir irgendwann mal. Ich brauche sie auch nicht wirklich. Ich habe ja die App. Und dann war ich im neulich, sehr, ich habe sie noch gar nicht so lange, die Uhr, war ich in einem Sportgeschäft, um mir neue Oberteile zu holen, weil ich, wenn du 5-mal die Woche joggst, dann so ein Jogging-Ding, wenn du das so ein paar Wochen benutzt, also auch wenn du es zwischendrin wäschst, entwickelt so eine Art Eigenleben, dass es schneller anfängt zu stinken. Sprich, wenn du einmal joggen warst, dann hat es auf einmal ein Gusto. Der frische Schweiß, der ja nie stinkt. Also so Schweiß, wenn du gerade joggst, der stinkt ja nicht, sondern es ist immer der Schweiß, diese Bakterien oder was weiß ich, was das ist, die praktisch gären. Und irgendwie scheint der neue Schweiß die Erinnerung, jetzt kommen wir ins Homöopathische, die Geruchserinnerung in den Poren ganz tief in diesen Jogging-Shirts zum Leben zu erwecken. Und dann stinken die extrem. Sprich, ich wechsle oft und meine Frau muss immer waschen. Und deswegen kommt es manchmal vor, dass ich denke, oh shit, ich habe keine Hose mehr, die sind alle in der Wäsche. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss wieder, sehr interessant übrigens, was ich hier gerade für einen Bogen spanne. Aber dann war ich eigentlich nur mir neue Laufshirts holen in einem Sportladen. Dann sehe ich die Uhr und habe gedacht, naja, ich gucke da immer nur auf Amazon oder so mir die Beschreibung durch. Ich kann sie mir mal so kurz erklären lassen. Und dann sehe ich, dass die irgendwie herabgesetzt war von 170 auf 99 Euro. Das ist wirklich gut. Also normal kostet die Uhr, ich habe ja auch sofort nach dieser Uhr gesucht, nachdem du es mir erzählt hast vor ein paar Tagen, 140 Euro bei Amazon. Und für 100 Euro, da kann man schon mal also zuschlagen. Eben, ich finde auch. Das habe ich dann mir nämlich auch gesagt und habe mir die Uhr geholt. Und am Anfang war ich übrigens total geschockt und habe schon überlegt, ich habe schon den Streit an der Kasse gesehen und wie ich habe schon gefragt nach dieser App von so einer Verbraucherschutzsendung, die eine Werbung laufen haben, wo einer sagt, will mein Geld zurück und dann sagt der Typ hinter der Kasse, ja, nee, sie können es zurückgeben, aber sie kriegen dann einen Wertscheck oder Wertgutschein oder sowas. Und er dann so eine App hervorholt, wo man diese Moderatorin sieht, die sagt, wenn das nicht zur Zufriedenheit des Kunden ist, hat er das Recht, sein Geld zurückzuverlangen oder sowas. Und ich habe schon auf Facebook, weil ich nicht mehr wusste, wie die Sendung hieß, gefragt, wie diese App heißt, weil nämlich meine Nike-Uhr, ich habe die um die einzustellen, weil man kann zwei Sachen sich zeigen lassen, während man joggt. Also Tempo oder Zeit oder Kilometer zurückgelegte. Und das stellt man alles über so eine so ein Programm ein, was man sich runterlädt und worüber man auch dann sein Nike Plus updatet und alles. Und das ist so wie beim iPhone auf der App, nur so noch mit dem Umweg, genau, dass man es am Rechner machen muss. Genau, ja, genau. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Stadtgeschichte, weil ich habe ja auch mal irgendwann mir gedacht, so nur auf der faulen Haut rumzuliegen ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Lass mal ein bisschen joggen gehen. Und für mich war das Hauptproblem, dass ich nicht so richtig wusste, ob zum Beispiel ja so ein 20 oder 15 Minuten Run überhaupt was bringt. Und mehr schaffte ich am Anfang auch dann nicht. Und dann habe ich immer das Problem gehabt, naja, das bringt doch hier alles nichts. Und 15 Minuten, da ist noch nicht mal der Puls, glaube ich, auf einem Level, dass man Fett abbaut und so. Deswegen, die Hauptfrage ist ja letzten Endes für jeden, der beginnen will mit Joggen, wie mache ich es richtig? Und okay, wenn du jetzt sagen müsstest, Junge, beginn mit dem Joggen, aber ... Was würdest du da jetzt einfügen? Also ich übernehme mal so ein bisschen das, was ich bei zum Beispiel Stephanie gelesen habe und was mir sehr geholfen hat. Fang mit dem Laufen an, aber es muss die ganze Zeit Spaß bringen. Es bringt überhaupt nichts, wenn du sehr lange keinen Sport gemacht hast. Wenn du sagst, ich höre immer von Leuten, ja, erst ab einer halben Stunde verbrennt man Fett oder irgend so ein Blödsinn. Alles Quatsch. Es geht darum, deine Muskeln daran zu gewöhnen, dass sie sich mit Sauerstoff bei längeren Belastungen versorgen lassen. Das ist übrigens alles gefährliches Halbwissen hier. Ja? Also ich bin kein Arzt, aber ich gebe das wieder. Es mag jetzt im Detail dann nicht korrekt sein, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das völlig richtig ist, was ich sage. Das muss ich noch mal kurz einschalten, weil das ist auch noch ganz wichtig zum Thema Joggen. Und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung. Wenn man Leute fragt zum Thema Joggen, wenn man Leute befragt, weiß jeder irgendwas. Und jeder weiß irgendwas besser und jeder weiß irgendwie... Ja, vor allem, was man immer hört, ist, dass es ganz schlecht ist. Ja, also, ja, wenn du sagst, du trainierst auf dem Marathon, ja, aber da stirbst du früher, ja, oder alles, dein Herz wird zu groß, was übrigens echt alles Blödsinn ist. Also alles wird hinterfragt und das Problem ist einfach, dass man, umso mehr Leute man fragt, umso verwirrter ist man. Sprich, für euch ist jetzt wichtig, dass ihr nur diesen Podcast hört und genau, niemanden anderen darauf ansprecht. Dann macht ihr nichts falsch. Also es gibt, um die Negativsachen oder die als negativ verkauft wird. Es wird immer erzählt, dass man ein Riesenherz bekommt, ja. Und natürlich hat man als Leistungssportler und aerober Sportler einen viel niedrigeren Ruhepuls. Das ist aber was grundaus Positives. Also wenn das mit, du bist ja, glaube ich, mehr so vom Auto. Wenn du ein Auto die ganze Zeit super hochtourig fährst, ja, dann ist der Motor wahrscheinlich schneller kaputt, als wenn du die ganze Zeit es schön niedrigtourig fährst. Und das Herz kann einfach mit weniger Schlägen mehr Blut pumpen. Aber ich will es auch nicht zu biologisch machen. Ich will noch kurz auf deine Eingangsfrage, weil ich finde es so wichtig, wenn wir es schaffen, ein paar Leute zum Joggen zu motivieren. Ich habe durch diese paar Ausschweifungen im Happy Day Podcast übers Joggen, habe ich ja einen zum Joggen bekommen und der hat auch extrem abgenommen. Ich glaube, der hat auch generell, ich habe sogar ein paar Leute zum Joggen bekommen. Aber mich letzten Endes auch. Also es war ja, genau, das ist ja super. Und das macht mich so glücklich, weil das Joggen ist das Beste, was mir passiert ist. Und zwar wichtig. Der Mensch strebt eigentlich nach Bewegung, ja. Und wir haben uns das so ein bisschen abgelernt und gerade diese ganze auch nicht nur Internet und soziale Medien, sondern auch diese iPhone-Entwicklung, mit der ich ja selber drin bin, macht uns ja immer mehr zu so sitzenden und starrenden Geschöpfen, ja. Und das Bewegen ist sehr befreiend und das sitzt uns in der Natur. Wir waren immer Jäger und wir unsere stärkste Waffe war immer die Kondition, dass wir andere Tiere so lange jagen können, bis sie müde werden und nicht, weil wir jetzt riesen Stachel haben oder unglaublich schnell sind. Einen riesen Stachel haben wir aber auch, also. Ja, genau. Auf jeden Fall, es muss Spaß bringen. es bringt überhaupt nichts, dieses ich muss 5 Kilometer laufen oder ich muss eine halbe Stunde laufen, sondern lauft so lange, ihr braucht doch keine Pulsuhr oder so, lauft so lange, wie ihr könnt, und wenn ihr außer Atem seid und es keinen Spaß mehr bringt, dann macht eine Gehpause. Und wenn ihr nach paar Minuten merkt, oh, ich könnte wieder, dann lauft weiter, und wenn ihr denkt, merkt, ich kann nicht mehr, gut, dann war's das für heute, dann geht am nächsten oder übernächsten Tag wieder laufen. Ja, der Witz ist, das ist wirklich das Wichtigste, dass man Spaß bei der Sache hat. Die Kondition kommt ganz von alleine. Und dann gibt's noch das Zweite, wo meine Frau anfangs immer geklagt hat, dass wenn ich sage, die Lokomotive läuft, also dass man in, auch als Runners High oder was weiß ich bezeichnet, also wenn sich Kondition breit macht und es so ein bisschen so ein Automatismus wird, das ist nicht sofort da. Und natürlich ist Joggen am Anfang erstmal anstrengend. Was tierisch helfen kann, ist, wenn ihr A, zum Beispiel jemanden habt, mit dem ihr das zusammen anfangt oder machen könnt. Weil es lenkt unglaublich ab, wenn man sich während des Joggens unterhalten kann. Was übrigens auch zeigt, dass man das richtige Trainingstempo läuft, weil man nicht völlig außer Atem ist. Kann ich da kurz auch nochmal einhaken? Ja, natürlich, du kannst immer einhaken. Tempo. Das ist ja auch so eine Frage, die man sich als neue Joggender so immer stellt. Was ist eigentlich die ideale Geschwindigkeit? Aber auch da, denke ich mal, wirst du jetzt gleich sagen, so wie es für dich am angenehmsten ist. Ja. Also ich da übernehme ich das, was mein Vater, der nun wirklich sehr viel Erfahrung hat immer. Tempo ist absolut unwichtig erstmal. Erstmal stresst Tempo deine Muskeln und verletzt dich eher. Und niemand fängt an zu joggen und plant dann danach einen Weltrekord zu laufen. Und man kann argumentieren, dass ein erhöhter Puls mehr Fett verbrennt. Aber wenn du joggen lernen willst und am Joggen Spaß haben willst, dann solltest du erstmal die Kondition stärken und dich um das Tempo kannst du dich, stand übrigens jetzt auch gerade in der Runner's World mit 10 Kilometer, also bevor man die Distanz, die man irgendwie anpeilt, wenn man zum Beispiel einen 10 Kilometer Lauf anpeilt, wenn man die nicht komplett ohne Pause und ohne Beschwerden und ohne, dass man danach komplett am Ende ist, wenn man die nicht locker durchlaufen kann, dann braucht man auch noch nicht anfangen an Intervallen und solchen Geschichten. Weil erstmal die Kondition holen. Mein Vater ist nie groß auf Tempo gelaufen und hat auch nie auf Tempo trainiert, aber er ist trotzdem einen Marathon in unter 2 Stunden 40 gelaufen mal. Und das über 50. Ja, das ist ordentlich. Und deswegen habe ich von ihm schon immer, auch als kleines Kind gelernt, Geschwindigkeit ist unwichtig. Guck, dass du lange laufen kannst. Und deswegen auch am Anfang nicht sich schämen, wenn da irgendwelche hübschen jungen Mädels einen überholen oder was weiß ich, einen ganz gemütlichen Schritt. Es geht darum, erstmal warm zu werden, ins Schwitzen zu kommen und überhaupt laufen zu können. Ja, also da kann ich auch nur wieder von mir selber sprechen. Als ich in der ersten Woche joggen war, gab's halt diese typische Szene, die in diversen Komödien schon verbraten wurde. Ich jogge da schwitzend, keuchend vor mich hin und da überholt mich ein rüstiger Rentner letzten Endes. Und ja, unterschätzt die rüstigen Rentner nicht. Ja, aber das ist halt einfach so im Kopf schwierig zu verarbeiten als junger, kräftiger Mann, sage ich jetzt mal, wenn man dann von einem älteren Mann überholt wird. Also das ist erstmal so eine Art psychischen Knacks, den musste ich erstmal verdauen. Aber mittlerweile, also wie du schon richtig sagst, kommt das halt von ganz alleine, dass man schneller wird beziehungsweise länger laufen kann und vor allem, dass man nach 5 Minuten sich nicht schon anhört wie so ein Asthma-Patient. Das, ja, und dann läufst du wahrscheinlich zu schnell oder solltest eine Pause machen. Das ist überhaupt das Allerschwierigste für einen selber, die richtige Geschwindigkeit, finde ich, herauszufinden. Du sagst zwar, klar, man soll so laufen, dass man sich dabei gut fühlt, aber das passiert ja automatisch, dass du versuchst, nochmal eine Schippe draufzulegen. Jedenfalls ist es bei mir so. Also ich musste da lange dran feilen, bis ich letzten Endes jetzt meinen Schritt gefunden habe. Ich kann auch sagen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich, da hast du vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, habe ich begonnen, Musik zu hören. Früher habe ich immer Podcasts beim Joggen gehört. Jetzt höre ich Musik, die auf eine gewisse BPM-Zahl durchweg läuft, so dass ich den Rhythmus mir beim Laufen annehmen kann. Also das funktioniert hervorragend. So 123, 124 BPM sind das immer und das ist der Rhythmus, mit dem ich auch laufe und das ist toll. Also mir hilft Musik extremst beim Laufen. Ja, wo man aufpassen muss, weil die einen auch, ohne dass man es merkt, dass man sich überfordert. Das stimmt. Also ich mache ja bei MMA Radio jeden Monat noch die MMA Radio Fit Workout Beats, wo man sozusagen von MMA Radio den Soundtrack zum Ich muss Sport mir das immer noch runterladen. Kann. Du hast mir da mal einen Link geschickt. Ja. Wie lang, die Frage, wie lang ist dieser Mix? Eine Stunde. Ah, das ist natürlich ein bisschen kurz. Kannst du da nicht mal eine Long-Distance-Version machen? Du kannst ja zwei runterladen. Da hast du schon zwei Stunden. Ja, stimmt. Pass auf, das ist deswegen so, weil ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, wie ich gerne Musik hören würde beim Laufen. Also der ganze Mix ist auf meine Strecke zugeschnitten. Sprich, ich kann ja nur von mir aus gehen. Ich kann ja jetzt nicht für jeden, der sich das anhört, versuchen, da einen individuellen Mix zu gestalten. Aber es gibt bei mir immer so Up and Downs, wenn ich laufe. Und dementsprechend habe ich versucht, die richtige Musik auszuwählen, die mich dann in den Arsch tritt. Oder zum Beispiel, wenn es eine längere Strecke ist, wo es so leicht bergab geht, da kommen dann eher so melodische Stücke, sage ich jetzt mal, vor, die mich dann einfach dann entspannen und auf eine gewisse Weise dann auch so gefühlt ruhiger machen beim Laufen. Weißt du, also du wirst es kennen, wenn du bergauf läufst, dann läuft man ja in der Regel unrunder. Und wenn du so leicht bergab läufst, hast du so einen fluffigen Schritt drauf. Und so habe ich versucht, die Musik so ein bisschen abzustimmen. Mhm. Und natürlich durch Rückmeldungen arbeite ich noch daran. Wir haben jetzt erst zwei Folgen oder ich habe jetzt erst zwei Folgen gemacht und das wird natürlich noch so ein bisschen sich verändern über die Zeit. Ich muss da natürlich auch erstmal so herausfinden, was dann die richtigen Musikstücke dafür sind. Aber ich kann nur sagen, also dieses nach BPM zu laufen, scheint dem einen oder anderen wirklich zu helfen da draußen. Gerade Anfänger. Also ich habe da gar keine, mir reicht's ja, wenn ein schneller Beat kommt. Also ein schneller Beat. Ich mag, was ich gar nicht mag, ist, ich habe bei jemandem mich in so eine Spotify-Playlist reingedingst, weil ich nicht so extrem ich bin ja sowieso jetzt als Vater und alles, dann verliert man so völlig den Bezug zu aktueller Musik, wo ich mich früher voll der Experte war und meine CD-Sammlung echt extrem war, ist inzwischen so, dass ich mehr neue Kinderlieder kenne als irgendwas. Und deswegen gerade in elektronischer Musik nicht so zu Hause bin. Und was ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich mir selber so eine Playlist gemacht habe, die ich auch Running genannt habe, glaube ich. Also wer es sich angucken möchte, kann bei Spotify checken. Und da habe ich aber auf Spotify einfach nach Workout-Beats und so gesucht. Und das sind teilweise halt super cheesy Sachen und so nachgespielte Coverversionen von irgendwelchen Liedern und so. Und ganz lustig war noch das Eye of the Tiger als Techno-Version oder so. Weißt du, woher das kommt? Ich habe ja das Problem auch gehabt. Das sind natürlich die bekannten Rechteverwerter auf der ganzen Welt, eben, die du beachten musst. Und ich habe den Vorteil, ich kenne jemanden in New York, der wiederum einige so Musikpodcasts released. Und über den lasse ich das jetzt laufen. Sprich, der zahlt eine gewisse Abgabe, ich glaube, da gibt's so einen Deal in den USA, den du da mit diesen Rechteverwertern, die es ja auch in den USA gibt, abschließen kannst, der dann aber, also wenn du in Deutschland diesen Podcast veröffentlichst oder den zugänglich machst über iTunes, dann greift da aber irgendwie die GEMA nicht oder so. Oder iTunes müsste dann dafür sorgen, dass in Deutschland dieser Podcast nicht zugänglich ist. Sprich, er ist aus dem Schneider. Oder ich in dem Fall. Ja. Und man zahlt zwar eine gewisse Summe, aber dadurch, dass es da so eine Art Flatrate, sage ich jetzt mal, gibt, ist das überschaubar, jedenfalls für mich. Und das Problem hier in Deutschland ist ja, dass es für Podcasts gar kein richtiges Bezahlenmodell gibt. Um bei der GEMA eine Abgabe zu leisten. Das ist ja, du wirst ja behandelt wie ein Radiosender, was ja nicht richtig ist. Also was bis jetzt ja so ist, ist, dass Podcasts komplett von der GEMA ignoriert werden noch. Also ich habe noch nie gehört von einem Podcast, der irgendwie zahlen musste. Und es gab auch in Amerika sehr viele und überhaupt überall Podcasts, die einfach irgendwie Musik einspielen, wo sich keiner dran stört. Weil es, glaube ich, einfach nicht so sehr auf dem Schirm ist. Aber rein rechtlich gesehen, genau, wenn du natürlich, jetzt hier niemanden animieren, aber wenn du einen findigen Anwalt hast, der sich da hinsetzt und einfach mal die Top 100 der deutschen Podcast-Charts durchhört, glaube ich, dass der sich den ein oder anderen Mauritius-Urlaub finanzieren kann. Weg keine schlafenden Arschlöcher. Ja, die gibt's sowieso schon. Also es gibt auch zwei Fälle, von denen ich weiß, die zahlen mussten. Also jedenfalls sagen sie das. Und ich bin mittlerweile dann auch so weit, dass ich in meinen Podcasts nichts GEMA-Pflichtiges mehr spiele. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ja, müssten wir vielleicht auch mal. Obwohl, wir machen es nur in den Intros bei Zettelwald. Wir waren noch irgendwo Ich wollte noch zu Leuten, die anfangen wollen zu joggen. Also erstmal, ich finde das Wichtigste, also wenn man was aus diesem Gespräch rausziehen kann, ist ja, dass wir es schaffen, Leute zum Sport an sich, aber zum Joggen zu bewegen, weil das Thema ist ja Joggen. Und es gibt so ein paar Tipps, finde ich, die es einem unglaublich erleichtern. Erstmal geht zu einem guten Laufladen, die ja heutzutage immer eine Laufanalyse machen. Sprich, die lassen dich auf so einem Band laufen und filmen das und lassen dich auf mit den Füßen auf so einem komischen Messding stehen, wo man dann sieht, ob du so ein zweigeteilter Fuß bist oder so ein durchgängiger oder wie auch immer, also wie dein Fußabdruck sozusagen ist. Und die beachten verschiedene Sachen. Es gibt ja Innenfußläufer und Außenfußläufer. Es gibt natürlich dann diese neue Strömung des Natural Runnings, also der Vorfußläufer. Ich habe es probiert, ich bin kein Vorfußläufer. Was bedeutet das genau? Also, weil das haben wir jetzt noch nie gehört. Pass auf, es gibt ein Buch, das praktisch den gesamten Laufsport revolutioniert hat, weil jemand herausgefunden hat, dass es irgendwo gab so einen Indianerstamm, die konnten extrem lange Distanzen in Geschwindigkeiten laufen, wie sie nur die absoluten Weltspitze des Westens hingekriegt habe, obwohl die das gar nicht so als Sport gesehen haben und auch nirgendwo mitgemacht haben. Und die hatten nur Sandalen an, also so komische Dinge an den Füßen. Und ihm ist aufgefallen, dass die irgendwie komisch aussehen, wenn sie laufen, anders als man es von einem Jogger gewohnt ist. Und was sie nämlich gemacht haben, ist, wenn du joggst, den Fuß, den du nach vorne setzt, da rollst du von der Ferse vorne auf die Ballen ab. Ja. Ja. Was die aber machen, ist, das, was natürlich viel besser ist und gelenkschonender, wenn man dafür Veranlagung hat oder es immer so gemacht hat, was man übrigens auch als Kind scheinbar so läuft, ist, dass du nicht auf der Ferse aufsetzt, sondern vorne auf den Ballen, wenn du joggst. Weil dadurch hast du praktisch noch eine Federung mehr. Also dadurch ist dann praktisch dein Bein wie so einen, das hat dann beim Knie eine Federung und praktisch in den Fersen noch eine Federung. Es ist dann wie so ein, fast wie so ein Z, was man so runterdrücken kann, wie so eine Feder. Und alle Profis, wenn du dir mal auf YouTube gibt so Analysen, ja, wo du so diese Afrikaner siehst, wie die laufen, die machen ja irgendwie 3 Meter weite Sätze und die laufen alle auf dem Vorfuß. Also die setzen alle mit der Spitze des Fußes auf. Und katapultieren sich dann letzten Endes da so. Ja, es sieht, wenn man nicht drauf achtet, merkt man es gar nicht. Was man machen kann als Trick, wenn man es mal ausprobieren will, ist, wenn du joggst, dass du deine Hacken beim nach vorne gehen extrem hinten hochhaust. Was die übrigens auch machen immer. Sprich, dass du nicht direkt, wenn du mit dem Fuß hochgehst, mit dem hinteren, ihn nach vorne schiebst, sondern dass du dein Knie komplett einknickst praktisch und die Hacken in den Arsch haust. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das und wenn du das machst, dann hast du gar nicht mehr die Zeit abzurollen im Grunde und dann setzt du auch eher mit dem Vorderfuß auf. Jetzt ist die Geschichte aber, dass dieses Barfußlaufen auch, dafür für dieses Vorderfußlaufen brauchst du nämlich keine Dämpfung mehr. Und deswegen sind auch diese Zehenschuhe, ja, kennst du sicher, ne? Zehenschuhe? Diese Barfußschuhe, diese Schuhe, wo praktisch die Zehen, also wie Handschuhe für den Fuß. Ich überlege gerade, Nee, die habe ich jetzt so noch nie irgendwo gesehen. Also Sie sehen, da geht der Schuh, Schuh geht, es sieht lustig aus, weil der Schuh geht um jeden Zeh rum, ja? Verstehst du das? Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Und nein, aber es ist ich wäre froh, ich wäre so ein Vorfußläufer, ja, aber ich bin's nicht. Und dieser Trend und dieses Buch Born to Run heißt es übrigens, hat so einen extremen Hype darum kreiert. Ich sehe es gerade. Ich guck mir gerade Dass es inzwischen extrem viele Free Run oder Natural Running Schuhe gibt. Und auch diese Zehenschuhe extrem gehypt sind oder das Barfußlaufen. Aber extrem viele Leute es eben eigentlich nicht können. Und wenn du ungefedert, also natürlich ist dieses Fersenlaufen nicht so gut, weil du eigentlich mit so einem Stumpf die ganze Zeit voll knallst und das auf den Boden knallst, ja. Mit deiner Hacke. Und nicht mehr so ein extra Gelenk noch benutzt. Aber dadurch, dass du abrollst, fängst du auch wieder was auf. Und dadurch, dass die Schuhe heute gut gefedert sind, ist das auch okay. Aber ich habe mal versucht, ich glaube, dass ich manchmal so ein Mittelfußläufer bin, sprich, dass ich weder mit vorne noch mit hinten, sondern so ein bisschen in der Mitte aufmache. Ich will es mal bei kurzen Trainingseinheiten probieren, auf dem Vorderfuß zu laufen. Aber im Grunde habe ich, als ich es mal probiert habe, wirklich nur vorne aufzusetzen, also vorne zuerst aufzusetzen, habe ich nach 3 Kilometern mit extremen Wadenkrämpfen aufgeben müssen. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu dieser Schuhsache kommen, weil ja. Das auch im Chat gerade eine Frage war zum Thema Equipment, ganz allgemein kurz. Jetzt gibt's da die verrücktesten Sachen, Zehenschuhe, laut Werbung gibt's Schuhe, da musst du, glaube ich, gar nicht mehr selber laufen dann, also die machen das alles alleine. Legst du da Wert darauf, mit was du läufst, oder sagst du, es kommt eigentlich nur darauf an, dass mir beim Laufen nichts wehtut? Genau, also was ich mache, ich bekomme jetzt... Das ist ja logisch, dass nichts wehtut, aber ich meine ja, es gibt Unterschiede dann auch im Preis. Natürlich. Also da ich viel laufe, ja, da wenn ich kann, dann versuche ich 5 bis 6 Mal die Woche zu laufen. Und das mir sehr wichtig ist und man, auch wenn man viel läuft, auch wenn man gute Schuhe hat, immer mal im Knie ein bisschen zieht oder man hier und da ein bisschen ein Wehwehchen hat, also muskelmäßig, will ich schon da gut investieren. Weil ich mache das 6 Mal die Woche, ja. Wenn ich ins Kino gehe, also gut, ich gebe jetzt kein Geld mehr aus, wenn ich ins Kino gehe, weil ich so eine Dauerkarte habe. Aber halt. wenn man ins Kino geht, dann zahlt man, was weiß ich, 8 Euro oder sowas in Deutschland, ich weiß es nicht. Und dann gehst du 10 Mal ins Kino und dann bist du, da hast du deine 80 Euro los. Wenn du joggen gehst, ja, und du gehst pro Woche, sagen wir mal, du gehst nur 3 Mal pro Woche joggen oder 4 Mal, ja, 4 Mal, dann hast du in 10 Wochen, ja, bist du 40 Mal joggen gewesen. Sprich, wenn du für jedes Mal joggen 5 Euro zahlen würdest, investieren würdest, damit du keine Schmerzen hast und gut laufen kannst und ein schönes Erlebnis hast, würde dich das Ganze 200 Euro kosten. Aber du läufst ja ein Jahr oder 2 in deinen Schuhen. Das ist auch noch eine Frage, die du gleich mit... Ja, aber man soll sie ab und zu... Ich kann dir noch was viel Abgefahreneres erzählen, was gerade auf mich zukommt. Aber nein, und deswegen mache ich bei Joggingschuhen kein Preisding. Was ich gemacht habe, ist beim letzten Mal Schuhe kaufen. Das war letzten Sommer, da bin ich in Hamburg in so einen Runner's Point, heißen die, glaube ich, in Deutschland gegangen und habe mich aufs Laufband gestellt, habe mich filmen lassen, habe mit der geredet, wie ich laufe, wie oft ich laufe, dann natürlich, wie schwer ich bin. Alles Faktoren, die einbeziehen, und hat sie mir Schuhe gebracht. Und in diesen Schuhen, ohne überhaupt wirklich drauf zu achten, was für eine Firma ist es oder wie teuer ist er, bin ich dann auf dem Laufband gejoggt. Und da hat sich für mich, war es jetzt so ein Essex, hat sich am besten angefühlt. Das war natürlich auch gleich auch der Premium-Jogging-Schuh. Ja, es gibt da auch verschiedene Preislisten, aber es war natürlich gleich derjenige, der 180 Euro gekostet hat. Aber 180 Euro, ja, für was man mindestens 3 bis 4 Mal die Woche benutzt, über Monate, ist dann verglichen mit so einem Videospiel oder sowas, ist das so ein extrem gut investiertes Geld. Aber es gibt natürlich auch schon für 140 und 130. Der Witz ist, dass sie einfach den Schuh auf dem Laufband tragen müsst und gucken musst, dass der komfortabel ist. Es gibt auch Billigschuhe, die wurden in der Runner's World getestet. Ja? Also auch von Aldi und so gibt's Sportschuhe. Und die sind natürlich besser, als wenn man mit irgendwelchen Tennisschuhen oder so läuft. Aber ich persönlich würde, um mir schlimmere Schäden zu vermeiden, würde ich da lieber better safe than sorry und ein paar Euro draufhauen. Aber du wechselst den Schuh jetzt nicht zum Beispiel, wenn du in den Wald laufen gehst oder? Nein, eigentlich sollte man zwei Paar Schuhe haben und immer wechseln. Einmal den einen, dann den anderen. Damit die kleinen Feinheiten der Schuhe eigentlich praktisch ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wenn man, dass sich da nicht eine einseitige Belastung oder Entlastung. Reden wir da jetzt vom jetzt Profi möchte ich nicht sagen, aber so. Nein, wir reden vom absoluten, also wir reden vom Freizeitläufer. Meine Frau hat zum Beispiel nur ein Paar Schuhe. Ich benutze momentan fast nur ein Paar Schuhe, weil das andere Paar Schuhe, was ich habe, das ist so ein Tick zu klein, weil bei Laufschuhen läuft man eigentlich mit ein oder zwei Nummern größer, als man normalerweise Schuhe kauft, ja. Weil du brauchst mehr Platz, die Füße werden dicker beim Laufen. Mhm. Und deswegen passt du die nicht an und holst sie dir, aber das werden in einem guten Laufladen, werden die dich schon so beraten, ja. Dass die dir den größer kaufen, als du denkst. Also wenn du bei mir ist die normale Schuhgröße irgendwas zwischen 46 und 47 und meine Laufschuhe sind 48. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, obwohl ich in einem richtigen Laufladen war, hat er mir davon nichts erzählt. Das ist auch lustig. Ja, aber wahrscheinlich hast du trotzdem, du stößt ja nicht so wie bei anderen Schuhen. Ich laufe sehr bequem in den Schuhen, ja. Eben, wahrscheinlich hat er da schon drauf geachtet, weißt du? Hat auf jeden Fall gepasst, so kann man es letzten Endes zusammenfassen, ja. Jetzt bekomme ich demnächst durch einen sehr günstigen Deal und einen Typen, der echt extrem krasser Sportler ist, bekomme ich ein paar Schuhe. Und da kann ich dann wirklich rumexperimentieren und verschieden mich belasten. Und da kann ich mal einen schnellen Trainingsschuh probieren für eine schnelle Runde und einen gedämpften Schuh für eine längere Runde und überhaupt. Ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerade noch so ein bisschen rumschlage, ist jetzt nicht nur der Schuh, sondern auch der Rest, den man dann so tragen sollte. Und man sieht dann häufig, also bei Frauen finde ich es überhaupt nicht schlimm, aber auch Männer mit diesen Laufleggings oder wie man die nennen soll, ja. Habe ich mich auch ganz lang gegen gewehrt. Ja, genau. An dem Punkt bin ich auch gerade, tue ich mich extrem schwer. Aber wenn du schon so einleitest, gehe ich davon aus, dass du sagst. Nein, es sieht halt scheiße aus, ja. Nee, eigentlich nicht. Wenn ich das bei anderen Leuten sehe, sieht es immer nicht scheiße aus. Also ich denke mir dann immer, ich frage mich dann immer, ob ich mit meinem Schrumpelschwanz, ob ich mir ein paar Socken unten reinmachen soll. Aber ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt und ich laufe auch am liebsten. Ich habe von Essex so eine Hose, die hat so eine Innenhose, so eine Leggings praktisch. Ja. Also eine kurze Hose und hat dann eine sehr dünne Übershorts. Und irgendwie finde ich die, ich habe das Gefühl, durch diese Übershorts, durch das im Wind flackern, dass es so ein ventilierendes System hat. Aber im Winter bin ich ja auch gelaufen. Und da habe ich mir zwei von diesen langen Leggings geholt. Und diese Leggings haben natürlich noch den Kompressionseffekt, der natürlich ideal ist, weil es deine Muskeln weniger belastet. Ich habe mir inzwischen auch diese so Kompressions, nicht Socken, also Socken ohne den Fußteil geholt, so Kompressionsstrümpfe. Und das ist auch extrem praktisch. Zumindest bilde ich es mir ein. Es wird auch gesagt, dass das einen Nutzen hat, dass du nämlich weniger leicht Muskelkrämpfe kriegst und schneller rehabilitierst. Alles gefährliches Halbwissen, aber das kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch ein schönes Gefühl, weil die sind richtig eng und richtig fest. Und die sind auch schwer anzuziehen, weil sie eben so eng und fest sind. Aber die gehen praktisch von unter den Knien bis zum Knöchel. Und das ist ein angenehmes Gefühl. Das sind alles Spielereien, die ich übrigens nochmal, um zum Anfang oder zu der Grundgeschichte des Podcasts zurückzukommen, einem ab und zu helfen, wenn man jetzt die Schuhe hat und man joggt einen Monat oder zwei, ist es immer geil, wenn man mal in einen Sportladen geht und man findet noch irgendwas, wo man sich mit erfreuen kann, was man noch nicht hat. Und da sind diese Kompressionsstrümpfe mal als neues Gadget. Da bringt nämlich das Joggen danach gleich wieder noch mehr Spaß. Und kann ich empfehlen. Und obenrum? Also obenrum laufe ich mit einem herkömmlichen T-Shirt. Manchmal mit solchen, also man kennt das hauptsächlich, glaube ich, aus der NFL, also aus der Football League, diese etwas eng anliegenden, was ist das denn für ein Stoff, so ein synthetischer Stoff ist das. Ja. Mit denen laufe ich ganz gerne mal. Aber es gibt natürlich dann auch noch die armfreien Geschichten und da gibt's ja dann auch noch diese Lauf-Shirts, die dann so eine Stabilisierung an der Wirbelsäule haben, wo ich mich frage, was das eigentlich bringen soll. Also es gibt alles Mögliche und da ist es doch eigentlich egal, oder? Also was du obenrum anhast. Nein, also wenn du längere Strecken, also natürlich im Grunde kannst du mit allem laufen. Ich glaube nicht, dass ich könnte jetzt ein Baumwoll-T-Shirt anziehen, deswegen würde ich nicht nach 5 Kilometern zusammenbrechen. Aber die Sachen haben ja auch einen Nutzen. Es gibt zum Beispiel Systeme, die den Schweiß dahin transportieren, wo du die Kühlung brauchst. Aha, das ist ja interessant. Und diese Jogging-Shirts, ja, ich trage die sehr gerne und ich hole mir auch nur die, weil die extrem leicht sind. Und was bei mir das Problem ist, ist, wenn ich viel jogge, dass ich nach ein paar Tagen, wenn ich, was weiß ich, 3 Tage hintereinander 10 Kilometer oder 15 Kilometer jogge, dass ich wunde Nippel bekomme. Es ist eine alte Geschichte bei Joggern. Und es gibt so Shirts, ich habe verschiedene Shirts von Nike und von Asics und so, die sind so feinmaschig und so weich, dass ich mir einbilde, da nie zu haben. Und die auch am angenehmsten sind. Und was du natürlich willst beim Joggen, ist eigentlich eins, ein Shirt, was deinen Schweiß durchtransportiert, sprich nach außen. Also, dass du nicht natürlich mit einem nassen Shirt, aber dass der Unterschied deutlich spürbar ist, ob du so ein Baumwoll-Shirt anhast, was sich richtig voll saugt wie ein Schwamm und auch schwer wird, oder ob du ein leichtes Shirt hast, was den Schweiß direkt nach draußen transportiert. Es ist natürlich bei Shirts ist es dann irgendwann echt auch eine Spielerei, ob da, wie gesagt, diese Geschichte, ich habe das jetzt erst gelesen, mit diesem, der Schweiß wird an die Stellen transportiert, wo die Kühlung am effektivsten ist. Das oder ist wo man auch ein bisschen Spielerei. Also, natürlich, ja. Voll. Aber also ich habe mir zum Beispiel, als ich mir diese Uhr gekauft habe, ja, an dem Tag, da habe ich mir Jogging-Shirts angepasst von allen Firmen und habe dann im Endeffekt die für, ich glaube, 19 Euro war es genommen und nicht die für 39 von den teuren Firmen, weil die für 19 Euro habe ich halt gefühlt, das ist genauso schön, feiner Stoff, es liegt gut an und es ist leicht. Das ist mir schon wichtig. Letzten Endes ist da auch wieder die Frage, was möchte man ausgeben? Also klar, ist natürlich, kommt auf den Geldbeutel drauf an. Ich habe so auch nicht angefangen, ne? Das würde ich nämlich sagen. Und ich denke mal, für jemanden, der jetzt gerade beginnt, mit dem Joggen, der muss jetzt wahrscheinlich sich noch nicht 40 Euro T-Shirts kaufen oder so, sondern eher einfach mal einen ordentlichen Laufschuh und loslegen, oder? Genau, der braucht überhaupt nichts außer guten Schuhen, braucht auch noch keine Laufsocken. Das sind alles Sachen, die man sich eher als kleine Belohnung oder Bonus oder Motivationshilfe im Nachhinein dann stückchenweise dazu kauft. Noch einmal kurz zurück zu den Schuhen, denn dann haben wir das letzten Endes abgehakt. Und zwar die Frage ist, kannst du jetzt den Leuten empfehlen, sich Schuhe im Internet zu bestellen und einfach mal drauf loszulaufen? Oder generell, wenn ihr beginnen wollt, geht erstmal in den Joggingladen eures Vertrauens oder geringsten Misstrauens, je nachdem, und geht da auf jeden Fall auf so ein Laufband und macht den ganzen Krempel einmal mit, damit man weiß, was man für einen Schuh braucht. Genau, also ob Laufband per se ein Muss ist, weiß ich nicht. Aber es ist doch wichtig, dass einer mal sieht, wie man läuft, weil es gibt echt Leute, die laufen extrem auf dem Innenfuß. Ja, die knicken praktisch ein. Sprich, da ist es natürlich logisch, dass die eine Verstärkung brauchen an der Innenseite. Ja. Mhm. Dann gibt's Leute, die haben extrem breite Füße. Wenn die sich im Internet diesen total geil aussehenden Schuh bestellen, der dann aber super schmal ist, dann bekommen sie Schmerzen. Und also gerade Jogging-Schuh würde ich mir nicht unbedingt im Internet holen. Vor allem nicht den ersten, wenn man überhaupt kein Gefühl hat. Die Firmen sind ja auch unterschiedlich, wie die geschnitten sind und wie breit und lang und wie gut die gedämpft sind. Und gerade wenn man, da es inzwischen echt viele von diesen Natural Running Schuhen gibt, die aussehen wie normale Jogging-Schuhe, die aber, es kommt auch immer auf die Sprengung an. Ja? Und die Sprengung ist das, der Unterschied, den die Hacke zum Vorfuß in der Höhe hat, ja, beim Stehen. Also man könnte sagen, dass High Heels haben eine extrem große Sprengung. Mhm. Ja. Aber inzwischen ist Sprengung eher sehr unmodern. Ja. Aber es läuft darauf hinaus, dass man einen Schuh haben muss, in dem man sich wohlfühlt. In dem man merkt, wenn ich damit jogge, das fühlt sich gut an. Und in jedem guten Laufladen darf man mal kurz dann entweder auf die Straße oder da durchjoggen. Und dann merkt man schon, oh, hier laufe ich perfekt. Ja. Also was man sofort jetzt raushört, ist eigentlich alles nebensächlich. Strecke, fast schon auch die Häufigkeit. Joggen steht und fällt mit dem richtigen Schuh. Also das kann man, denke ich, mal festhalten, oder? Also selbst jemand, der jetzt nicht so regelmäßig läuft, sollte dennoch einen sehr guten Schuh haben. Also für ihn sehr optimalen Schuh, so sagt man es mal, oder? Naja, ich meine, wenn jemand anfangen will und mal gucken will, ob es überhaupt sein Ding ist, dann kann er natürlich, und er findet noch einen alten Jogging-Schuh, den er noch hat, also der ihm passt und so, dann kann er gerne, also die ersten Male auch mit einem billigen laufen. Aber ich würde, natürlich ist bei Jogging, liegt ja praktisch auf der Hand, dass dann die Füße das Wichtigste sind, weil die haben den Bodenkontakt die ganze Zeit. Und natürlich doch ist es ein guter Schuh auf jeden Fall wichtig. Was auch helfen kann, ist natürlich eine Fußmassage mit Happy End, ganz klar. Genau. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es gibt Länder, in denen hat keine saunen Schuhe und einen gescheiten. Und da laufen sie barfuß oder in den billigsten Schuhen, die sie halt irgendwie finden, die vielleicht sogar eine Nummer zu groß sind, und die schaffen es auch zu joggen. Das Wichtigste ist, würde ich sagen, nicht der gute Schuh, sondern dass man einfach joggt. Also dann doch so. Ein weiteres Thema, was auch so ein bisschen im Chat thematisiert wurde, ist, wie joggt man eigentlich richtig? Es gibt ja verschiedene Arten, das ganz normale ausdauernde Joggen oder was gerade jedenfalls für mich sehr gefühlt sehr in Mode kommt, ist das Intervalljoggen. Tja, was ist da dein Rat an alle, die sich auf die Jogging- wie gesagt, nochmal, ich bin nicht der Experte, aber wenn meine Meinung dazu ist, dass bevor man keine Ausdauer hat, bringt Intervall reichlich wenig. Intervall. Man muss vielleicht mal kurz erklären, genau, was Intervall ist. Intervall ist, du joggst und auch Laufspiel genannt und machst regelmäßig bestimmte Strecken, Teilabschnitte in erhöhtem Tempo. Das muss nicht voll gesprintet sein, aber dass du deinen Puls in die Höhe treibst, dass du versuchst, aus deinem normalen Lauftrott in Anführungszeichen rauszukommen und ein erhöhtes Tempo und danach wieder normal in deinem langsameren, normalen Lauftempo läufst und dann wieder irgendwann erhöhtes Tempo. Und da gibt's verschiedene Laufpläne für, auch in der Runner's World sind da mal Beispiele. Und der Hauptsinn davon ist, dass wenn man, also neben dem Fettverbrennungsfaktor, der bei erhöhtem Puls eintritt, ist, dass du so, wenn du jetzt zum Beispiel jahrelang 10 Kilometer läufst, ja, 10 Kilometer Wettkämpfe machst und du hast immer einen Schnitt von 5,5 Minuten pro Kilometer und du kommst da nicht raus, dann bringen Intervallläufe was, weil sie dir helfen, dein Grundtempo zu steigern im Grunde. Zwischenfrage, was ist ein guter Schnitt beim Joggen pro Kilometer? Wie viele Minuten? Weißt du das? Das kann man nicht sagen, was ist ein guter Schnitt. Das kannst du echt nicht so pauschal sagen. Gibt es einen allgemeinen Durchschnitt, sag ich mal, wo sich die meisten... Nee. Also ich finde, am Anfang ist alles okay, solange du joggst. Es gibt echt Leute, die 6,40 und das ist gut, sind gute Jogger. Wie lange brauchst du für einen Kilometer? Ich bin meistens bei 5,5. Ja, aber du joggst natürlich dann auch über eine Stunde. Ja, genau. Ja, muss man dazu sagen. Also bei mir sind es so 5,20, aber ich jogge halt nur 35 Minuten. Ja. Also das ist ja auch nochmal wichtig. Gut, ich habe dich unterbrochen beim Thema Intervalljoggen. Genau, und der Witz ist, es geht darum, bessere Zeit zu machen. Nun kann man sich fragen, es ist stresst aber natürlich die Muskeln. Ne? Also die Chance, dass du dich verletzt oder einen Muskelkater bekommst, sind bei diesen Intervallgeschichten größer. Und ich würde, es gab einen lustigen Artikel im Runner's World über Zeiten, ja. Weil man sagt, ich will die 10 Kilometer jetzt nicht mehr in 52 Minuten laufen, sondern in unter 50 Minuten. Ist ja cool, wenn man ein Ziel hat, aber eigentlich interessieren Zeiten ja keine Sau. Es hat einer geschrieben, die interessieren dich und vielleicht noch deine Mutter. Und das war's. Und ich komme aus der von dem Hintergrund auch durch mein Elternhaus, ja, dass ich denke, Kondition ist wichtig. Ich will lange Strecken packen, ja. Ich finde auch übrigens, für die Zukunft habe ich echt Träume, auch mal so Ultraläufe oder so. Ich finde es immer geil, wenn Leute praktisch wie so wie bei Forrest Gump, wo irgendwann sagt, ich fing an zu laufen, ich habe nicht mehr aufgehört, dass man irgendwie so durch so ein ganzes Land läuft oder diese, was Joey Kelly gemacht hat, da irgendwie von einmal quer durch Deutschland und sich nur ernährt von dem, was man hat. Und der Typ, den ich kenne, der doch ziemlich krasses Vorbild ist in vieler Hinsicht, der ist auch mal, glaube ich, mit Joey Kelly durch die Wüste gelaufen oder sowas. Aber solche Sachen finde ich so Extremleistungen finde ich total interessant. Es gibt aber auch Leute, die wollen einfach nur 10 Kilometer und mehr interessiert sie nie, nie, nie. Und das finde ich genauso cool. Und natürlich, wenn du 10 Kilometer, die wirst du in einem halben Jahr Training, wird das kein Problem mehr sein. Und wenn du keine längeren Strecken anvisierst und nicht denkst, ich will mal einen Halbmarathon machen oder was weiß ich, dann ist natürlich der nächste Schritt Intervallläufe, um die an der Zeit was zu verbessern. Das ist immer, was man will. Und ich will, wie gesagt, Marathon laufen dieses Jahr und ich hoffe, dass ich es schaffe und dass ich mich nicht verletze und dass es gut geht. Aber ich will auf lange Sicht auch wird es mich auch echt mal reizen, so einen 60-Kilometer-Lauf oder sowas zu machen oder mal so ein Trail oder so ein 3 Tage, was weiß ich wie viel Kilometer Geschichte. Gibt's ja alles Mögliche. Extreme Motivationshilfe ist, einfach mal am Kiosk eine Runner's World zu holen. Ich werde von denen übrigens nicht gesponsert. Ich habe die halt im Abo, weil da ist so ein schönes Gleichgewicht aus Ernährungstipps, Trainingsprogrammen, Berichten über Läufe, Laufkalender und aber auch so richtig geile Reportagen über irgendwo am Arsch der Welt, wo irgendwie ein Wüstenlauf ist oder ein Trailrun auf so einer Insel und so. Und sowas, umso mehr man liest, umso mehr motiviert einen, das dann auch abends wieder die Laufschuhe rauszuholen. Du hast gerade über Läufe, also dass man praktisch bei Wettbewerben teilnimmt, angesprochen. Findest du Competition wichtig, um sich zu pushen und weiter zu motivieren? Oder ist das mehr so ein persönliches Ding, dass dir halt das wichtig ist, da auch mal einen richtigen Lauf mitzumachen? Also ich habe ja erst 2 Läufe mitgemacht und mich jetzt eben für den Marathon angemeldet im September in Köln. Aber ich mache das ja nicht wegen der Competition. Ich glaube, keiner, oder bis auf die Leute, die da um die ersten 10 Plätze mitlaufen, geht zu einem Marathon oder zu einem Lauf, weil er sich mit denen, die da stehen, messen möchte. Das ist ja nie so, auch beim 10-Kilometer-Lauf nicht, sondern einfach nur, ich bin den 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Es ist einfach eine coole Sache, wenn man für sich trainiert den ganzen Sommer, um sagen wir mal, die 10 Kilometer zu schaffen, oder braucht man nicht den ganzen Sommer für trainieren, aber halt, man hat das im Kopf und dann ist man aufgeregt an dem Morgen und hat die Startnummer und was weiß ich, aber dann läuft man ja nicht los und guckt sich die Leute links und rechts von einem an, denkt, oh, den hole ich ein, den hole ich ein. Das geht ja einem mehr so, hey, es ist so ein bisschen so ein wir machen das jetzt alle zusammen Gefühl. Und das ist extrem cool. Und gerade beim Marathon, da kämpft ja jeder eigentlich im Grunde nur mit sich selber und gegen sich selber und gegen den inneren Schweinehund und gegen die Zeit, die man sich wünscht. Und so sehr ich die ganze Zeit sage, Zeiten sind unwichtig, umso mehr merke ich, dass sich in meinem Unterbewusstsein der Wunsch festigt, die 42 Kilometer in unter 4 Stunden zu laufen, was total illusorisch ist beim ersten Marathon. Wie sagt man so schön, Marathon ist nicht einfach nur 4 mal 10 Kilometer. Es ist halt einfach was anderes, weil nach 20 Kilometern ist irgendwann halt echt so ein Punkt erreicht, wo es ein Kampf wird. Weswegen ich so viel trainieren möchte diesen Sommer, wie es nur geht. Ja, letzten Endes, denke ich mal, mit dem richtigen Training ist das Schöne auch in einem Alter, wo man vielleicht bei anderen Sportarten dann eher ausrangiert wird, noch alles möglich. Ja, danke, komm, reib's rein. So ist es ja nicht gemeint, aber es ist ja einfach mal Fakt, wenn du jetzt anfangen würdest mit dem Fußball spielen, da würdest du wahrscheinlich jetzt nicht mehr solche Erfolge erreichen können wie jetzt mit Joggen, weil da kannst du auch in einem hohen Alter noch wirklich du wirst nicht mehr Weltmeister in dem Alter, aber das ist das Schöne, dass Joggen so eine Sportart ist, die du bis ins allerhöchste Alter praktizieren kannst und ganz anders als bei ganz vielen anderen Sportarten. Das ist ein guter Punkt eigentlich, den du ansprichst, weil Erfolg ist ja immer relativ. Also wie gesagt, Profi werde ich nicht mehr werden, aber die da in Altersklassen gemessen wird, wobei man sagen muss, dass die Altersklasse zwischen 20 und 30, dass es da viel einfacher ist, oben mitzuspielen, als in den über 30 Altersklassen. Weil es einfach daran liegt, dass man das Marathonlaufen oder Langstreckenlauf, ja, also 10 Kilometer plus, eine Sportart ist, die viel Zeit Investierung fragt. Also beim Fußball, da kann man einmal zum Training gehen in der Woche und am Wochenende spielen, aber im Joggen reicht es halt nicht. Da musst du eigentlich schon alle zwei Tage raus. Die Leute zwischen 20 und 30 haben auf sowas keinen Bock. In der Regel fangen die Läufer, so die große Masse fängt erst mit 30 an oder in den späten 20ern. Und deswegen ist die Konkurrenz da extrem groß, weil das auch meistens erfahrene Läufer sind, ja, die laufen auch richtig gut. Also du kannst als älterer Läufer einen jüngeren Läufer durch Erfahrung natürlich echt alt aussehen lassen. Das ist ja vor allem, finde ich, also bei mir ist es so, dass wenn ich einen Sport mache, finde ich es immer wichtig, sich mit irgendjemandem zu messen. Und das ist nicht nur bei Sport so, das ist zum Beispiel selbst bei, also ich bin ja Xbox-Spieler, Chris sage ich schon, Philipp, das muss ich an der Stelle mal sagen. Ach, du bist noch in der letzten Generation. Ja, pass mal auf. Und ich habe mir die Xbox erst geholt, wann war das? Vor einem halben Jahr oder so. Davor war nicht. Also du redest von der 360. Ja, ne? Genau. Und seitdem ich diese Konsole habe, entwickle ich mich wirklich zu so einem richtigen Game-Nerd. Ja, und vor allen Dingen, mir geht's immer nur darum, besser zu sein als jemand anders. Ich will immer besser sein als gegen den Ja, aber dann ist doch Nike Plus die ideale App für dich. Absolut, absolut. Das ist die ideale App für mich. Da sind wir auch übrigens bei einem Thema, das ich auch noch ansprechen wollte. Und zwar, was ist die ideale App? Denn das habe ich dich gefragt. Ich glaube, am Samstag habe ich dir eine Nachricht geschickt. Welche App nutzt du? Weil das Angebot ist natürlich reichhaltig. Und aber hallo. Das ist ganz schwer, sich da was rauszusuchen. Es gibt, man kann nicht so viel falsch machen, ja. Weil es gibt sehr viele, die umsonst sind. Und es gibt so ein paar große. Ich glaube, Runtastic ist mit der größte und dann Nike Plus. Runtastic ist mir persönlich zu vollgestopft gewesen. Das war mir zu unübersichtlich. Also unübersichtlich nicht, dass ich das System nicht kapiert hätte oder so. Aber es gibt halt einfach nur wenige Informationen, die ich überhaupt brauche. So, und, ja. Ich brauche nicht noch 60.000 andere Analysen über meinen Lauf. Ich will wissen, wie lang, wie schnell und unter Umständen, aber das ist mir gar nicht so wichtig, wie die Streckenführung aussah, weil das finde ich jetzt nicht persönlich, also ich finde es nicht so wichtig. Was ich wichtig finde, zum Beispiel bei der Nike Plus App, ist zu sehen, wie meine Geschwindigkeit sich verändert hat durch diese farbliche Abhebung dann auf der Karte. Das finde ich sehr, sehr interessant. Oder ob du eine Pause gemacht hast. Ja, genau. Wobei das ist die Frage, machst du Resume Run, paust du den Run, wenn du zum Beispiel pisst, oder lässt du die Uhr weiterlaufen? Ich renne nur 36 Minuten. Ah ja, okay. Dementsprechend brauche ich keine Pausen. Also ich lasse es, ich würde es, glaube ich, generell immer weiterlaufen lassen. Aber wenn du an eine Ampel kommst, wo ein Zug, zum Beispiel, das ist so eine Situation, wo ich dann immer überlege, zählt es oder zählt es nicht als Pause? Hatte ich jetzt noch nie den Fall. Also ich laufe wirklich da, wo keine Ampeln sind. Ich hatte jetzt wirklich noch nie den Fall, dass ich irgendwo warten musste. Ich muss halt immer bei Zugbrücken warten und das nervt. Dann würde ich es pausieren, ja. Na gut, aber ich denke mir dann immer, es ist trotzdem eine Pause, die ich mache. Ich kann trotzdem durchschnaufen, ja. Das bekomme ich beim Marathon nicht geschenkt, da mal eben so. Da halten sie auch nicht die Zeit an, sozusagen. Aber ich laufe jetzt mit Nike Plus. Ich glaube aber nicht, dass man da, das ist einfach die persönliche Vorliebe, weil eben das, ich glaube, ich habe es dir ja schon im Chat erzählt, ich entdeckt hatte letztens. Ich habe das immer gesehen und habe es nie richtig gerafft, weil das ist eigentlich immer das Erste, was man sieht, glaube ich, wenn man die App anmacht, ist so eine Hitliste, ja. Ja. Und zwar, wenn man da drauf drückt, die zeigt immer den monatlichen Stand an. Und ich kann sie ja mal dazu holen, weil dann sehe ich, kann ich auch gleich mal verraten, wie viel Kilometer du schon gelaufen bist. Seit Samstag, muss man dazu sagen. Ja, und dann eben noch die wöchentliche Hitline. Und man kann dann auch noch gucken, ich glaube, wenn man es dreht, wie es die Woche davor war. Oder guck, da ist mir zum Beispiel einer 20 Kilometer dicht auf den Fersen, ja. Und der Ricky, der ist, ich muss ein bisschen runterscrollen, Ricky. Ja, seit 22,8 seit Samstag, das ist aber gut. Ja, ich gehe jeden zweiten Tag auf die Reise sozusagen und ja, so immer mindestens 6 Kilometer. Meistens sind es dann 6,18. Alle, diese Woche 12,3. Und warum ist es dann diesen Monat 22,8? Das verstehe ich nicht. Na, am Samstag, ja, das war ja diese Woche, kann man sagen, fast gar nicht mehr. Am Samstag bin ich zum ersten Mal gelaufen mit der App und dann Montag und Mittwoch. Hä, aber guck mal, es steht bei diesem Monat. Ja, das ist der April, der auch am Samstag schon April war. Und diese Woche begann halt einfach mit Montag. Montag und Mittwoch bin ich gelaufen, deswegen 12. Ach so, ja, ich stepp. Naja, da kriegen wir ja hier aufgedröselt alles. Also das finde ich wirklich richtig geil gemacht mit dieser App, dass man auch mal gucken kann. Das ist eine super Motivation. Ja, genau. Weil ich habe mir das Mega-Battle gegeben mit einem. Als ich das gemerkt habe, habe ich gesehen, oh, der ist 10 Kilometer über mir. Das war Mitte März, ja. Und ich, wegen Verletzungen und allem, habe ich auch erst Mitte März, also ich bin Anfang März einmal gelaufen, durfte ich vom Physio 5 Kilometer laufen und die zweite Woche auch nochmal irgendwie sowas und dann eigentlich erst Mitte März gedacht, so jetzt fange ich wieder normal an zu laufen und da habe ich irgendwie nach 2-3 Tagen gesehen, oh, der ist 10 Kilometer über mir, den hole ich jetzt. Und dann habe ich ihn eingeholt und guck abends drauf und sehe, scheiße, der ist schon wieder 10 Kilometer gelaufen. Dann habe ich ihm geschrieben, hey du Sau, jetzt wollte ich dich auf Nike Plus einholen und dann bist du nochmal gelaufen. Und dann so, eat my dust und so, hat er dann gesagt. Und dann habe ich gedacht, so, das, den schenke ich dir nicht, den Sieg. Und bin dann, ich glaube, am 30. März, also März hat 31 Tage, ne? Ja. Am 30. März war er, glaube ich, noch 3 Kilometer vor mir. Da habe ich einen Pausetag gemacht. Und dann habe ich gedacht, so am 31. läufst du auf jeden Fall. Und dann bin ich morgens gelaufen, 10 Kilometer, und war irgendwie 5 oder 6 Kilometer dann vor ihm. Und da habe ich zu mir gedacht, so scheiße, hey, wenn ich er wäre, ja, und es ist der letzte Tag vor Monaten, wir haben uns so ein Battle gegeben. Und ich sehe, ich muss nur 6 Kilometer laufen und ich habe den, dann würde ich auf jeden Fall die 6 Kilometer laufen. Also bin ich zur Sicherheit mit meiner Uhr abends nochmal 10 Kilometer gelaufen, aber er ist letztendlich an dem Tag gar nicht mehr gelaufen. Das stimmt. Also ich würde es auch begrüßen, wenn aus meinem Umfeld mehr Leute diese App nutzen würden. Allerdings die meisten Leute, die ich so kenne und die Sport machen, gehen halt alle ins Fitnessstudio. Da bringt dir die App. Du kannst zwar auch mit der App im Fitnessstudio laufen, habe ich gesehen. Das gibt dann irgendwie die Möglichkeit, dass man das auch einstellen kann, dass das im Fitnessstudio geht. Aber finde ich natürlich nicht so prickelnd. Also und deswegen nutzen es, denke ich, auch die meisten, die ich jetzt kenne, nicht. Aber ja, es gibt wahrscheinlich noch genügend andere Apps, die ähnlich gut, vielleicht sogar besser sind. Aber so von den bekannteren würde ich auch fast schon zu, ich glaube, jetzt heißt es Nike Runnings oder so im App Store. Nike Plus Runnings. Es gibt ja auch dieses Nike Plus auf dem iPhone schon vorinstalliert. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Und das Runnings ist, kann man fast sagen, so eine Art Extended Version davon, oder? Also, keine Ahnung, es ist so, ja, Nike Plus Running ist es, glaube ich. Ja, genau, so heißt es. Gut, also bei den Apps kann man festhalten, der persönliche Geschmack und vielleicht auch die Freundesliste, die dann diverse Apps benutzt, entscheidet letzten Endes. Aber oftmals ist für mich da weniger mehr. Also übersichtliche App mit nicht zu vielen Daten finde ich völlig ausreichend. Nike Plus ist in dem Fall für mich die erste Wahl. Ja, du kannst ja übrigens alles einstellen. Also du kannst dir einstellen, ob du gesagt bekommst jeden Kilometer, ob du die Geschwindigkeit gesagt bekommst. Du kannst dir auch so Trainingspläne einstellen und du kriegst dann ja immer, ich habe gemerkt daran, dass ich die App schon ewig nicht mehr abgedatet hat, habe ich daran gemerkt, dass mir immer noch Lance Armstrong gratuliert hat zu meinem Super Run. Ja, also wenn es Lance Armstrong macht, da weiß er Bescheid. Ja, daran hast du gesehen, dass ich die echt ein Jahr oder zwei nicht mehr geupdatet habe. Ein Päckchen Epo umsonst gekriegt, oder? Genau. Nee, also ja, müsst ihr mal ausprobieren. Gibt genug, gibt auch viel Gratis-Gelumpe oder apropos was man kann. Apropos Epo noch was. Also apropos jetzt mal nicht Doping, aber eine Frage, die man noch behandeln kann, ist Trinken. Oder was ich jetzt nämlich, wenn ich, also bei 10 Kilometer nehme ich nichts mit, also gar nichts, auch wenn es heiß ist. Obwohl ich sagen muss, ich bin im Sommer letztes Jahr ein, zweimal, das war wie eine Sucht, dass ich immer dachte, das Gefühl, wenn man vom Joggen kommt, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ist ja unglaublich toll. Ja, also wenn man fertig ist, man ist so entspannt und vital und wenn ich im Training bin, also wenn ich wieder jogge, ich merke es, weil ich jetzt eben verletzungsbedingt eine längere Pause hatte, ist, dass ich weniger Schlaf brauche, fitter bin, mehr in mir selbst ruhe, auch wenn sich das jetzt sehr esoterisch anhört. Aber wenn ich längere, genau, und da bin ich im Sommer, als bei absoluter Affenhitze, das war so ein 34-Grad-Tag, habe ich meine 10-Kilometer-Runde in knalle Sonne gemacht. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, das war nicht gut. Ich habe da irgendwann meinen Kopf auch echt in so einen Brunnen gesteckt. Ja, weil sonst wäre ich echt, der hat geglüht. Aber was ich mache, wenn ich über 10 Kilometer laufe, also 15 oder 20, dann nehme ich mir auf jeden Fall entweder ein Camelback mit, also so ein Rucksack mit so einem Schlauch. Also der sieht aus wie ein Rucksack, ist aber winzig klein. Und dass ich trinken kann. Und Gels. Also für diese 23 Kilometer, die ich jetzt am Sonntag gelaufen bin, habe ich mir ein paar Gels mitgenommen. Auch ein Trend der letzten Jahre. Genau. Und das ist halt einfach angenehm, weil du bekommst halt immer so einen Energieschub. Du musst dann natürlich diese Gels, das ist der Nachteil auch, durch alle 40 Minuten oder so, die dann reinfegen, weil da natürlich auch diverse Zucker drin sind, aber auch Salze und Minerale und alles. Auch da kurz eine Zwischenfrage. Mir wurde mal gesagt, wenn du trainierst, um abzunehmen und du nimmst, währenddem du trainierst und dein Puls auf einer gewissen Frequenz schlägt, zuckerhaltige Getränke oder andere Nährstoffe halt, die Kohlenhydrate und Zucker haben zu dir, dass dann automatisch der Fettabbau, das Fettverbrennen aufhört. Weißt du, ja, nee, das ist ja, nee, es ist ja ein bisschen logisch. Also wenn du läufst, dann nimmt der Körper sich natürlich die Reserven, ja. Und wenn du ihm natürlich die Energie direkt zuführst, dann muss er die Reserven nicht antasten. Aber wenn du eine gewisse Zeit joggst, dann hast du einfach einen zu kurz an gewissen Mineralien, die du auch nicht mehr so eben aus deinen Fettreserven dir holen kannst, ja. Und Salzen, ja, und die bekommst du eben über Nahrung oder Trinken oder so weiter rein. Aber der Witz ist, es bringt dir nichts, wenn du sagst, ich will abnehmen, weil du dann einfach nach 15 Kilometern den kompletten Einbruch hast und gar nicht die, und ich hatte ja so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich laufe zu meinen Eltern, ja, in dem Fall, und umkehren oder so. Ich war nicht auf irgendeiner Rundstrecke, wo ich gemütlich nach Hause hätte laufen können. Wenn ich dann bei 15 Kilometer gesagt hätte, ich kehre um, dann wäre ich bescheuert gewesen. Ja. Also ich musste es zu Ende laufen und ich wollte es ja auch durchlaufen. Und ich laufe auch dann beim Marathon, sage ich dann nicht, nein, ich möchte keine Banane essen, weil da sind Kohlenhydrate drin oder so. Sondern mir geht's ja drum, dass ich das Ding fertig laufen kann, dass ich meine Muskeln trainiere, dass ich meine Ausdauer trainiere, dass ich die Sauerstoffversorgung meiner Muskeln trainiere. Und das mache ich eben, indem ich lange Strecken laufe. Und die muss ich einmal in der Woche laufen und dann benutze ich eben auch so ein Gel. Also ja, ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil sich das bei mir wirklich richtig reingebrannt hat letzten Endes, dass ich, wenn ich jogge, und ich habe ja begonnen mit Jogging, um abzunehmen, wenn ich jogge, letzten Endes nur Wasser zu mir nehmen soll. Also deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nö, ich trinke nichts anderes, ich nehme keine Gatorade-Geschichten mit oder eben diese Gels. Deswegen, vielleicht wenn ich länger jogge, vielleicht mache ich es dann. Ich benutze auch keine Gatorade oder so. Ich nehme in diesem Camelback Wasser mit und ich nehme 2-3 Gels. Aber in den Gels, ja, wenn du 25 Kilometer joggst, ja, und du nimmst so ein paar Gels mit, dann nimmst du unterm Strich, verbrennst du trotzdem auch Fett. Also es ist nicht so, dass diese Gels sind eher dafür da, dass du überhaupt so lange laufen kannst. Bei 6 Kilometer oder 10 Kilometer brauchst du weder Gels noch Gatorade und ich trinke da übrigens auch nur Wasser. Also ich bin da, gehe an die Sache ein bisschen anders ran. Philipp, ich glaube, du kommst eher von Kilometer. Also du versuchst Kilometer zu machen. Ich gucke nur auf die Zeit. Also ich laufe eine gewisse Strecke, sagen wir mal, die ist 30 Minuten lang. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich die relativ rund und problemlos laufen kann, dann versuche ich, nächsten Schlenker mit einzubauen, so dass ich dann auf 35 Minuten komme. Und wenn ich die wieder drin habe, dann halt auf 40. Und mein Ziel ist es, und länger möchte ich wirklich nicht laufen, 90 Minuten am Stück zu laufen. Aber überhaupt nicht irgendwie festgelegt, bis wann ich das erreichen möchte, sondern das mache ich halt einfach nur nach dem Gefühl. Aber wenn du sagst, länger möchte ich nicht, du meinst, du möchtest in deinem Leben nie länger? 90 Minuten finde ich, also das liegt bei mir daran, dass ich nicht mehr Zeit aufwenden kann, um einmal am Tag joggen zu gehen. Also 90 Minuten ist das Maximum. Wenn ich jetzt da 2 Stunden joggen gehen würde, jeden zweiten Tag. Nee, aber das macht man, die langen Strecken macht man sowieso nicht jeden Tag. Man macht in der Regel für so ein Marathontraining läuft man unter der Woche ein paar Mal eine kleine Runde und einmal in der Woche macht man eine längere Runde. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass ich dann sage, am Wochenende gehe ich auf, keine Ahnung, 1,5-2 Stunden und unter der Woche bleibe ich bei 1/4 Stunde. Aber ja, aktuell bin ich noch in dieser Phase, wo ich mir sicher bin, dass ich jeden zweiten Tag länger als 36 Minuten laufen kann. Aber eben auch nichts überstürzen will, haben wir ja vorhin gesagt, man soll sich dabei gut fühlen und ich bin wirklich bis jetzt ganz gut gefahren damit, immer wieder ein paar Minuten draufzupacken und mich da zu steigern. Und Kilometer gucke ich jetzt erst durch diese App halt, weil die mir die Kilometer ansagt. Davor habe ich überhaupt nicht so sehr auf Kilometer geachtet und auch nicht auf meine Zeiten. Wie lange ich dafür brauche, also wie lange ich für einen Kilometer brauche, wie schnell ich laufe, das war mir auch völlig egal. Die insgesamt zu erreichende Zeit war letzten Endes nur mein Ziel. Alles andere war mir wurscht. Ist auch völlig cool. Also es ist auch egal, wie man es angeht. Genau, da sind wir auch noch bei einem Thema, was wir vielleicht kurz noch mit einwerfen können, nämlich Ziele. Also man muss sich, denke ich mal, irgendwelche Ziele stecken, oder? Also ganz ohne Ziele. Nee, ich hatte am Anfang übrigens gar kein Ziel. Ich hatte am Anfang eher das Ziel, einfach joggen gehen zu können. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang gesagt habe, ja, einen Marathon werde ich sicher nie laufen. Also ich weiß ja auch nicht, ob ich es wirklich mal schaffen werde. Aber die Ziele kommen bei mir eher sukzessive mit dem Laufen. Also ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber du bist ja jetzt auch so, dass du sagst, ah, so ein 10-Kilometer-Lauf, da werde ich mich für anmelden. Und ich weiß, dass du jetzt sagst, über 90 Minuten will ich nie laufen. Aber wer weiß, wenn du beim Joggen bleibst und den Winter durch schaffst. Und ich bin so froh, dass ich im Winter nicht zugenommen habe, übrigens so nur am Rande, viel im Fitnessstudio gewesen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass du nächstes Jahr denkst, ich will auf jeden Fall mal einen Halbmarathon laufen oder so. Und da bist du mit 90 Minuten schon recht nah dran. Ja, also da bin ich natürlich nicht abgeneigt, aber es ist nicht jetzt mein aktuelles Ziel, was ich erreichen möchte. Momentan ist es wirklich erstmal abnehmen. Also ich komme ja auch von einer Abnehmorgie, sage ich mal, momentan frisch zurück ins normale Leben. Und jetzt möchte ich erstmal mein Gewicht so stabilisieren. Und wenn ich das alles geschafft habe, dann kann es sein, dass ich mir da noch neue Ziele stecke beim Joggen. Aber aktuell nutze ich das Joggen, um mir gute Laune zu machen, weil ich denke mal, das ist nichts Neues, dass man durch Sport gute Laune bekommt oder einfach ja so Glückshormone, glaube ich, ausschüttet. Endorphine, ist es richtig? Endorphine sind das? Mhm. Ja, und das nutze ich eigentlich wirklich nur, um meine Laune zu verbessern, denn wenn ich wirklich keinen Sport mache, das merke ich richtig, wie sich das auf meine Laune ausschlägt. Also ich war immer jemand, der viel Sport gemacht hat. Und habe dann immer so 1,5 Jahre drin gehabt, wo ich keinen Sport gemacht habe und war dann auch gleich das größte Arschloch, was es so gibt auf der Welt. Also das schlägt sich unheimlich durch bei mir. Und das war jetzt die Hauptmotivation, abnehmen und Laune verbessern. Das funktioniert auch hervorragend. Und wenn ich das jetzt alles wieder in den Griff bekommen habe, Lust habe zu laufen, dann stecke ich mir die nächsten Ziele und möchte natürlich auch mal so einen Lauf mitmachen und mich mit anderen messen. Doch, das ist schon so. Was sind ja, aber das mit dem anderen Messen, ich glaube, der Lauf mit ist eher, dass du Philipp, ich komme aus dem Fußballerbereich. Da gibt's nur eins, man muss besser sein als die anderen. Okay. Ja, das ist in mir drin, das merke ich. Aber ich dann wirst du, kann ich dir sagen, gerade bei einem 10-Kilometer-Lauf wird dir wahrscheinlich das passieren, was mir bei mir beim ersten Mal passiert ist, dass die alle so losgerannt sind am Anfang. Und da kann ich dir noch einen Klugscheißer-Tipp geben, den ich 1000 Mal gehört habe in meinem Leben, ist, fang langsam an. Ja, ich weiß. Also die schnellere Hälfte sollte immer die zweite Hälfte sein. Wo ich Fahrradfahren war regelmäßig, gab es natürlich auch die Situation, du fährst auf den Berg hoch. Ich hatte so ein Mountainbike, weil ich halt auch Offroad fahren wollte. Dann gibt's dann diese Rennradfahrer, die dich überholen. Und damit hatte ich wirklich häufiger ein Problem. Also wenn du dann hier so bei uns in der Gegend einen Berg hochdonnerst, da geht das. Also da gibt's dann zwar auch Leute mit Rennrädern, aber das sind dann so ganz fette Männer, die sich halt ein Rennrad gekauft haben und letzten Endes nicht viel schneller sind als ich mit meinem Mountainbike. Aber wenn du auf diverse Berge versuchst hochzufahren, wo halt einfach dann auch nur Leute hochfahren, die regelmäßig Rad fahren, hast du einen Nachteil mit dem Mountainbike. Dennoch wollte ich mit denen mithalten und also ich bin manchmal da wirklich 1000 Tode gestorben auf dem Rad. Musste mir da auch erstmal so immer wieder einpläuen, dass es nicht darum geht, irgendjemanden zu besiegen, weil das ist wirklich in mir drinne. Also so ein Competition-Ding ist immer in mir drinne. Das ist fast schon. Es ist ja in jedem auch ein bisschen drin. Aber und natürlich wirst du auch bei einem Lauf haben, dass du denkst, nee, du sag nicht. Aber ich kann dir sagen, wie das bei so einem Lauf läuft, ja. Also zumindest bei einem 10-Kilometer-Lauf und der steht ja bei dir demnächst an. Und auch bei einem 15-Kilometer-Lauf ist es mir so passiert, dass am Anfang echt praktisch die ersten 10 Minuten durchgehend nur mich Leute überholt haben. Also das echt so praktisch, ich mir vorkam, als wäre ich so ein stehender Fels in einem reißenden Fluss, ja. Und das ab Kilometer 6, 7 ich nur noch überholt habe, weil nur Leute, junge Leute, ja, also so 20-jährige, gut durchtrainierte Burschen, ja, Burschen, zünftige Kerles, dass die auf einmal am Wegesrand standen und nicht mehr konnten. Und deswegen muss man sich nicht irritieren lassen. Die sammelt man alle wieder ein. Mir fällt gerade noch was ein, und zwar zum Thema Ziele. Meine Frau hat ja auch losgelegt mit dem Joggen vor ein paar Wochen. Ah, cool. Genau. Und wir hatten es dann auch darüber mit Competition und auf Läufe gehen. Und ich habe auch davon erzählt, dass du bei einem Marathon mitmachen möchtest. Und habe ihr dann auch gesagt, ja, irgendwie Bock hätte ich darauf auch. Und dann sagt sie so, naja, lass es doch mal drauf ankommen und sag, melde dich mal bei so einem Marathon an. Und es gibt ja Marathons, wo das Teilnehmerfeld so ein bisschen beschnitten ist und wo, glaube ich, das Losverfahren entscheidet. New York Marathon ist, glaube ich, da der bekannteste. Ja, jeder, Boston. Ja, bei meisten musste zumindest schon mal ein Marathon gelaufen sein, bei dem wichtigen. Und da hat sie gesagt, weil wir haben ja auch in New York geheiratet, melde dich doch einfach mal dafür an und dann trainierst du darauf hin. Also wenn es klappen würde. Sprich, wenn du wirklich gelost wirst, dann musst du ja auch hin. Also das ist ja eine absolute Ehre, beim New York Marathon mitlaufen zu können. Ja. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich das wirklich mal machen soll. Mich da einfach anmelden und Zeit hättest du ja also dann genug. Das ist übrigens als Europäer wesentlich einfacher als Amerikaner. Okay, dann verwerfe ich diese Idee. Ich hatte nämlich... Nein, weil das Europakontingent vergleichsweise groß ist, was sie da verdingsen. Und in Amerika ist es recht schwer. Vielleicht mache ich es tatsächlich irgendwann mal. Aber nein, aber dann melde ich doch für den Köln-Marathon an und laufe. Dann nehmen sie mich doch gleich. Der Witz ist, es war ein Typ in Rotterdam, habe ich gestern gelesen, der verpennt hat und zu spät zum Start kam und eigentlich nur 10 Kilometer laufen wollte, aber sich ins falsche Startfeld zur falschen Zeit reingesetzt hat und beim Marathon dann dabei war. Und der ist völlig untrainiert den Marathon gelaufen in 4,5 Stunden, weil er hat es natürlich recht schnell gemerkt, irgendwann bei Kilometer 10 spätestens, und hatte gedacht, ihm war das zu peinlich, auch vor seinen Freunden, die nicht beim Ziel standen, zu sagen, ja, ich bin im falschen Startfeld gewesen, dass er aus Scham praktisch den ganzen Marathon gelaufen ist. Oh mein. Und der Witz ist, man schafft es irgendwann, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich glaube, dass man es mit purer Willenskraft schafft, aber da ist die Chance halt echt da, dass man zwischen Kilometer 35 und 40 einfach umkippt. Oder wenn man es schafft, dass man ernsthaft sich beschädigt hat. Aber wenn du jetzt läufst, ja, und wirklich das durchhältst mit deiner Zeit und so, dann und du schaffst es 3 Monate vorher, ja, einmal in der Woche 20 bis 30 Kilometer zu laufen, dann sehe ich da kein Problem. Dann laufen wir den zusammen. Also ich werde sehen, wie sich das jetzt hier entwickelt bei mir. Aber ich finde, also was du sowieso machen kannst, ja, was ich sogar eigentlich finde, was wir jetzt hier amtlich machen müssen in diesem Rahmen, ist, dass du dich erstmal für im Sommer für einen 10-Kilometer Lauf anmeldest. Und im Herbst für einen Halbmarathon. Weil das müsstest du hinkriegen. Ja, ich würde es vielleicht hinkriegen. Ich will aber fast noch mal eine Nacht drüber schlafen, Philipp. Ich scheue so ein bisschen ja das kalte Wasser in dem Fall noch. Also gerade so Halbmarathon, Marathon, das sind so große Begriffe, da scheiße ich mir wirklich in die Hose. Also weiß ich noch nicht. Da bin ich noch gefühlt so weit entfernt, ja, mit 6 Kilometern. Weißt du, was du mal, nein, pass auf, darf ich dir einen Tipp geben, ja? Natürlich. Lauf morgen oder heute, ich weiß nicht, wann dein Lauftag ist. Morgen geht's wieder auf die Piste. Genau, lauf doch mal viel langsamer. Was läufst du, wie viele Kilometer läufst du im Schnitt? Also ich weiß, du machst nach Zeit, aber du siehst ja danach, wie viele Kilometer. Ja, so 6,18 sind 6,18. Grob geschätzt. Dann sag dir doch morgen mal, stell die App so ein, dass sie dir pro Kilometer sagt, oder macht sie das bereits? Ja, das habe ich so eingestellt. Genau. Und dann sag doch morgen mal, ich laufe heute 8 Kilometer, komme was wolle, aber lauf langsamer. Lauf ein ganzes Stück langsamer. Lauf gemütlicher. Dann ist es wesentlich weniger anstrengend und dann kannst du auch wesentlich länger laufen. Und dann wirst du morgen die 8 Kilometer schaffen. Und wahrscheinlich kannst du sogar 10 Kilometer draus machen, was du natürlich dann auch gleich posten musst, bitte. Müsste, ja. Nee, bei Nike Plus sehe ich es dann ja, aber für die Leute. Aber ich verspreche dir, dass wenn du nicht so schnell läufst, sondern dich zu so einem 6 Minuten 5,45er Schnitt zwingst, dass du locker die 8 Kilometer oder die 10 Kilometer schaffst. Und deswegen, du machst so extrem auf Tempo und es ist logisch, dass man dann irgendwann es schwieriger wird. Aber ich bin mir sicher, dass wenn du auf Tempo scheißt und sagst, hey, 6:10, 6:20 ist auch eine okaye Zeit, weil da joggst du, das ist perfekt. Ich werde versuchen, das entweder morgen oder beim nächsten Lauf, weil morgen ist ja auch noch diese Kochsendung, die mir so ein bisschen Zeit vielleicht rauben vielleicht wird. Vielleicht heute, vielleicht jetzt nach dem Podcast. Da geht's nicht, da ist das Kind, das an erster Stelle steht. Du kennst das als Vater mehrerer Kinder. Ich habe nur eins und das reicht schon. Was man nach der Horrorwoche, die ich hinter mir habe. Ja, bei dir sind ja im Endeffekt alle einmal im Krankenhaus vorstellig geworden. Also, ja, sozusagen. Jetzt hättest du eigentlich direkt noch reingehen können, aber das möchte ich nicht. Ja, ich habe ja dann die Grippe bekommen. Als ja, Dankeschön. Genau. Jeder bekommt irgendwas bei euch. Gibt's eigentlich noch was, was wir jetzt hier vergessen haben zum Thema Joggen? Was du jetzt noch anbringen würdest? Grade, also wir hatten's Nahrung hatten, ja, Nee. Also unterm Strich kann man sagen, man kann nichts falsch machen, man soll einfach nur laufen gehen, sich die richtigen Schuhe bei Interesse, sich die richtigen Schuhe besorgen und ansonsten das Wichtigste ist immer Spaß dabei haben, sprich eher weniger zu laufen oder langsamer zu laufen, als zu überpacen und dann die Lust zu verlieren. Ich denke mal, das ist die Quintessenz. Ja, genau. Das ist doch was. Da konnte doch MMA Radio Fit wieder einen Leitfaden fürs Leben hier. Einfach anfangen, einfach loslaufen, wenn ihr nicht mehr könnt, aufhören, Pause machen. Irgendwo hinlegen. Wenn ihr das regelmäßig macht, alle 2 Tage, ja, gemütlich, so dass es Spaß bringt, ohne dass ihr denkt, ich sterb. Nach ein paar Wochen werdet ihr auf einmal merken, dass es besser geht und es wird immer besser gehen und immer besser gehen und immer besser gehen. Ihr müsst halt irgendwann anfangen. Das ist das Entscheidende. Aber das sollte, denke ich mal, mit diesem Podcast kein Problem mehr sein. Philipp, du hast mit Sicherheit auch noch irgendwie ein paar Sachen, die du an der Stelle unterbringen möchtest. Wann sind zum Beispiel die nächsten Folgen deiner Podcasts geplant? Wir warten ja alle schon sehnsüchtig drauf. Ach ja, ich der Roman war verhindert. Und ich habe es immer wieder probiert. Und gestern habe ich ihn aber zu packen bekommen und er will, wir wollen bald, vielleicht sogar heute noch oder morgen oder die Tage auf jeden Fall, wieder ein Happy Day aufnehmen. Und bei Zelluloide ist der Memo aus verschiedenen Gründen erstmal abgesprungen und da ist auch eine Restrukturierung im Gange, aber es wird Zeit. Also mittlerweile veröffentliche ich mehr Content auf meinem Audioboot zum Thema Filme als ihr Audio, als ihr Podcast macht. Ich weiß. Das wird aber alles wieder. Es wird Zeit. Genau. Es wird Zeit. Und es gibt natürlich auch das Leitmedium mit Philipp. Genau. Ich denke mal, im Mai bist du wieder mit von der Partie. Aber hallo. Ja, da geht's dann um Städte. Ich denke mal, der Roman wird sich da auch irgendwie breitschlagen lassen. Ja. Ich bin mit dabei. Und es gab ja gestern die 2. Episode Leitmedium zum Thema Top 5 Serien. Ein sehr netter und charmanter Podcast ist das geworden. Ich habe ja schon reingehört. Also da könntet ihr dann auch nochmal vorbeisurfen. Das Leitmedium.de mit Maria und Chris. Ach so, ja. Ein Mops kam in die Küche zu Gast und ich habe mir inzwischen die Folge angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die beste Podcast-Folge, wo ich jemals zu Gast war. Ich war ja schon in vielen auch, ich hoffe, du nimmst mich persönlich, ich glaube, ich war ja, mal. Bisschen nehme ich persönlich gerade, ja. Der Tobi und wie heißt die Show? Tobi und Ricky Show, das war die einzigste Show mit 2 O im Radio, aber das kann man an der Stelle ruhig mal vernachlässigen. Du warst Teil Podcast-Geschichte und jetzt halt nicht mehr. Schneid man dich praktisch komplett raus aus dem Archiv. Nein, aber ich ist okay, ist angekommen. Hast du dir den Mobscast angehört, den, wo ich zu Gast war? Ja, ich habe mir angehört. Ich fand es sehr, sehr, sehr schön. Überhaupt beide Folgen mit dem Happy Day Cast beim Mops Cast fand ich wirklich toll. Ja, es war sehr, sehr nett und lustig und ich habe es sehr genossen. Also ihr habt jetzt genügend Podcast-Tipps für die nächsten Wochen. Sprich, ihr könnt euch jetzt noch ein bisschen da beratschlagen beim Happy Day Podcast. Denn im Chat gibt es aktuell Nachfragen, Philipp. Was, ja? Ob das mit dem Happy Day nur ein April-Scherz war? Es war natürlich ein April-Scherz, genau wie es auch mit dem Zelluloide ein April-Scherz war. Bist du nicht auch voll reingefallen? Ja, weil ich überhaupt nicht dran dachte, dass es der 1. April ist. Also ich habe das gelesen. Ja, es gibt mehrere Leute. Ja. Ich habe den Bimon von Game One, der hat mir irgendwas gewhatsappt und habe ich zurückgeappt und habe gesagt, ja, also dieselbe Geschichte, so Happy Day ist vorbei, ich habe mich mit dem Roman gezofft und so. Und er hat die ganze Zeit so, ja, aber das kann ja wieder werden. Und dann habe ich immer mehr getoppt. So. Und ich sag, ja, weißt du, aber wenn mir, dass man sich mal streitet, ist okay, aber wenn mir jemand physische Gewalt androht, dann ist es bei mir vorbei. Und er hat die ganze Zeit immer wieder so, ja, aber hey, das kann mal vorkommen und so. Und dann ich so, hey, aber was der Roman über meine Tochter gesagt hat, das werde ich nie vergessen können und so. Und er hat's, und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was für ein Tag ist denn heute? Und dann habe ich die WhatsApp-Dings, dann hat er nicht mehr geantwortet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, ich fühle mich zu schlecht. Ich rufe ihn an und ich sage, sorry. Und er so, ja, Mann, hey, echt scheiße, hey, aber das. Und dann habe ich gemerkt, er hat es immer noch nicht kapiert. Und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, Simon, was ist denn heute für ein Tag? Und er so, wie, ja, der erste oder zweite. Und ich so, was für ein Monat? Und er so, April. Und er so, oh nein, ja. Und er hat es gerafft. Aber ich habe viele Leute. Und die, mein erster Joke, das mit diesem Fußbruchfoto, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, was passiert ist. Irgendwie so ein Unfall mit dem Fahrrad und was weiß ich, wo dann recht viele Leute reingefallen sind, ja. Und da hat aber einer, ein auch befreundeter Spieleredakteur, so, ja, Philipp hat letztes Jahr schon mal so einen geschmacklosen April-Scherz gemacht und ja. Aber wenn es trotzdem so sein sollte, dann alles gut. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, hey, come on, ist doch logisch, dass das ein April-Scherz ist. Und also ja, aber Ist moralisch einfach nicht vertretbar, Philipp. Genau, mit dem Mitleid anderer zu spielen, dann hat er so in Großbuchstaben Pfui mit einem Ausrufezeichen geschrieben. Hast du dann hoffentlich gleich die Freundschaft gekündigt mit solchen Partnern? Nee, aber ich fand's so. Also solche moralischen Leute da, die finde ich immer, die sind so nervig. Ich meine, die müssen sich das doch nicht antun. Dann sollen sie doch einfach auf Entfreunden oder wie man das nennt, klicken und nicht auf den Sack gehen mit ihrer Scheiße. Aber ich meine, er hat ja einen Punkt, weil ich hab's dann gelöscht, weil irgendwelche Leute sagen, mir ist letztens auch sowas passiert und ich warte immer noch auf mein Versicherungsgeld, mich hat einer angefahren im Auto und ich dachte, oh shit, Mann, weißt du, aber weißt du, mein Lebensmotto ist doch, es gibt immer was zu lachen. Immer. Selbst in der größten Tragödie. Eben, so sehe ich es auch. Und da müssen die einfach drüber stehen. Also, komm, es gibt schlimmere Witze als einen gebrochenen Fuß zu posten. Also, aber Happy David wird natürlich wiederkommen und zählen Leute auch. Und live, hoffe ich. Und das, im Grunde hätte ich jetzt sagen können, wir haben diese lange Pause von beiden, live, genau. Der Witz ist, ich habe den großen Fehler gemacht, den Roman zu sagen, okay, du organisierst jetzt den nächsten in Wien. Und das wird natürlich nicht passieren. Deswegen muss ich vielleicht doch mal wieder im Notfall wieder in Münster. Das war nämlich eine tolle Location. Also ich fand Weinheim auch wundervoll. Fand schön. Ja, Weinheim war von daher nur ein Problem, dass wir scheinbar zu tief saßen. Also wir standen ganz hinten, Philipp. Und Tobi, der Esel nennt sich immer zuerst. Aber ihr standet. Ja, klar. Und wir konnten euch sehen und hören. Und ich glaube, mehr kann man fast gar nicht erwarten von so einem Live-Podcast. Nee, stimmt. Aber die Sitzplätze waren mehr das Problem dann. Und das war ja eine Sitzplatzveranstaltung. Dann habe ich hier einen Tipp für euch. Wie wär's? Einfach mal mit einer Location, wo man euch von allen Seiten gut sehen kann und hören. Olympiastadion, Berlin. Genau. Das ist ja das Endziel. Das Endziel. Schön. Ja. Das ist ein schöner historischer Zusammenhang, Olympiastadion in Berlin, leider nicht in München. Aber es ist halt das Endziel. Nicht gut. Der Endsieg, sondern das Endziel. Wir sind auch am Endziel angekommen jetzt hier mit diesem Podcast. Und ich bedanke mich natürlich nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Krankheit. Ich bin dir immer gerne. Oh, das geht ja runter. Ja, ich habe es ja auch schon kläglicherweise zweimal verschoben. Also bei MMA Radio Fit kommt es nicht drauf an, wie oft man sendet, sondern dass man überhaupt sendet. Und vor allen Dingen, wir haben ja wirklich Glück mit unseren Gästen. Bei Weight Watchers, Maria Frieda, jetzt du. Kochen kann ich mit Chris. Einer der besten Köche der Welt, würde ich fast schon sagen. Also das ist ja schon letzten Endes für mich immer wieder eine Ehre, mit den diversen Leuten zusammensenden zu dürfen. Wie auch heute. Vielen, vielen Dank, Philipp. Gute Besserung. Dankeschön. Und schnell wieder joggen. Nicht, dass du da jetzt doch wieder Fett ansetzt oder so. Nee. Aber heute darf ich noch nicht. Ich bin immer noch ein bisschen zu krank. Okay, also. Okay, und an euch nochmal die kleine Erinnerungshilfe hier. Morgen, 10.30 Uhr, live, MMA Radio Fit. Chris leitet mich, ich koche. Ich bin, was Kochen angeht, nicht ganz so auf dem Laufenden, aber der Chris wird mich mit seinen Fähigkeiten wieder zum Happy End führen und dann bin ich mal gespannt, wie es wieder schmeckt. Dankeschön und bis morgen hoffentlich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.